Okay, herzlich willkommen. Wir würden dann gerne jetzt anfangen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu unserer Infoveranstaltung Amokläufer an Schulen zusammen mit unserem Referenten Freek Hüsken. Heute wollen wir dem Phänomen der Amokläufe in Schulen auf den Grund gehen. Warum passiert es in Schulen? Warum nicht anderswo? Wieso passiert es immer wieder? Warum gibt es so eine erregte gesellschaftliche Debatte darüber? Ja. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, wo es jeden Freitag Veranstaltungen gibt, die so einen theoretischen Input geben sollen in Vorbereitung des Bildungsstreiks, der jetzt vom 15. bis zum 19. Juni stattfindet. Und die Veranstaltung wird euch präsentiert von der antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin und der Schülerinneninitiative Bildungsblockaden einreißen. Wir schneiden die Veranstaltung mit, das bedeutet, später kann man auf unserer Website www.arabantifa.de das Referat sich nochmal anhören, und es gibt vom Referenten und vom Schülerbündnis diverse Materialien und Bücher hier zu erstehen auf einem Infotisch. Jo, dann bedanke ich mich bei euch und gebe gleich weiter an Freek Hüsken, der sich auch nochmal kurz selbst vorstellen wird und dann gleich in die Sache eingehen wird. Ich heiße Freek Hüsken. Sorry. Nee, wieso? Ja, ist einfach. Ich soll zwei Veranstaltungen auch noch ankündigen. Einmal stellt der Albert Krölls aus Hamburg sein neues Buch, Das Grundgesetz, kein Grund zum Feiern, vor. Und zwar am 4. Juni, 17 Uhr, Donnerstag, in der FU Hörsaal B. Da liegt auch noch ein Ankündiger, ein ausführlicher. Und dann gibt es auch im Rahmen des Bildungsstreiks am 12.06. im Roten Freitag im Beiz Christinenstraße 1 eine Abendveranstaltung, 18.30 Uhr, Schule im Kapitalismus, vom Nutzen schulischer Erziehung für Demokratie und Marktwirtschaft. Dann habe ich 4 Seiten angeschrieben. Meine E-Mail, Hüsken online, nicht C-online, da kann man jederzeit mit mir weiter streiten über das Thema. Meine Homepage steht oben drüber und unten drunter stehen noch zwei Seiten. Die eine Seite www.argodis enthält laufend aktuelle und ältere Vorträge von mir und anderen mir gleichgesonnenen Menschen. Das ist alles als Download zu machen. Und dann die andere letzte Seite Gegenstandpunkt, das ist die Zeitschrift, in der ich mitarbeite. Es geht los. Es gehört schon zu den fast ritualisierten öffentlichen Verlautbarungen nach den Amokläufen der letzten Jahre, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch anderswo, dass sie für unfassbar erklärt werden. Das mag als erste Reaktion von mir aus die Betroffenheit der Menschen ausdrücken, als erste Reaktion auf jeden Fall, aber als Urteil über die Sache kann man es nicht stehen lassen. Ich will nochmal zwei Zitate bringen, die das belegen. Nach dem Anschlag in Erfurt sagte Rau, damals Präsident, Bundespräsident: Wir sollten uns eingestehen, wir verstehen diese Taten nicht, sie ist unfassbar, wir werden sie letzten Endes auch nie völlig erklären können. Und Bundespräsident Köhler auf der letzten Trauerfeier zitiert erstens Rau: Wir sind ratlos und wir spüren, dass schnelle Erklärungen wenig helfen. Um dann fortzufahren, solche Taten führen uns an die Grenze des Verstehens und auch an die Grenze des Sagbaren, hinter der alles deuten, fordern und erklären wollen schnell unsäglich wird. Das ist was anderes als unsagbar, unsäglich, sage ich gleich noch was zu. Nimmt man solche Sachen, solche Aussagen, immerhin von zwei Präsidenten, einmal als ernsthafte Äußerung und nicht nur als spontaner Ausdruck von Betroffenheit, dann kann man zunächst mal, das will ich aber nur ganz kurz machen, feststellen, dass sie in sich einfach ein Unfug sind, ein Unsinn sind, ein Widerspruch sind. Wer sagt, die sind nicht erklärbar, muss ja in irgendeiner Weise sich mit der Sache so weit befasst haben, dass er ein Urteil über sie gefällt hat. Das Urteil heißt, mein Urteil heißt, das ist nicht erklärbar. Das ist aber eine schwierige Angelegenheit. Zu diesem Zweck muss er sich ja in irgendeiner Weise auf die Sache eingelassen haben, muss sie für sich zur Kenntnis genommen haben, muss sich bemüht haben und muss dabei immer an Punkte gekommen sein, wo er nicht weiter wusste. Da müsste man aber sagen, ich habe mich bemüht, aber ich habe die und die Punkte einfach nicht begriffen. Da muss man gemeinsam weiter drüber nachdenken. Der will was anderes sagen. Der will sie für unklärbar erklären. Um diesen Widerspruch kommt er nicht, aus diesem Widerspruch kommt er nicht raus. Dass er einerseits zugibt, er hat keine Ahnung, andererseits aber dieses Urteil, er hätte keine Ahnung, auf dem Weg der Erklärung der Sache gewonnen haben will. Übrigens, sowas gibt es auch innerhalb der Wissenschaft, solche ähnlichen Äußerungen. Beispielsweise, wenn sich die Geschichtswissenschaft oder die Politologie mit dem Holocaust befasst, dann findet man immer wieder ganz ähnliche Sachen in ernsthaften politologischen und historischen Äußerungen. Jetzt geht aber gerade der Bundespräsident Köhler noch weiter und erklärt die Sache des Erklärenwollen für unsäglich. Also möchte schon andeuten, sich diesen Taten theoretisch zu nähren, ist fast eine schädliche Angelegenheit. Ist nicht nur ein Sakrileg, sondern ist eine schädliche Angelegenheit. Als Sakrileg ist übrigens meine Publikation, die ich nach Erfurt rausgebracht habe, bezeichnet worden, weswegen die Universität mir Publikationsverbot für diese Publikation hier erteilt hat. Ein Sakrileg, ich wollte es erklären. Habe obendrein dann noch den Bundespräsidenten kritisiert in seiner Rede, unsäglich. Was denkt ein Mensch, wenn er sagt, das ist unsäglich? Das Erklären wollen ist fast schon schädlich. Der muss ungefähr so gedacht haben. Wer Gründe für diese Tat ermitteln will, muss doch sofort zur Kenntnis nehmen, dass es Gründe für so eine Tat nicht geben kann. Wie denkt er dabei? Wieso soll es für diese Tat keine Gründe geben? Sowohl der Sebastian, als auch der Tim, als auch der Erfurter, Robert, haben ja lange Zeit geplant. Das ist mit ihnen schwanger gegangen. Sie haben sich kundig gemacht, wie man das am besten hinkriegt. Und haben natürlich ihre Gründe gehabt, irgendwelche Formen von Rachegedanken im Kopf gewälzt. Wenn jetzt die Präsidenten und andere, ich habe übrigens noch einen Leserbrief gefunden von einem Psychologen in der FAZ, der genau dasselbe sagt. Wir als Psychologen können das nicht erklären, Punkt. Das war seine Auskunft. Der war wenigstens so ehrlich und sagte nicht, hat nicht gesagt, das sei unerklärbar, sondern er kann es nicht erklären. Naja, dann soll er halt seinen Lehrstuhl abgeben und dicht machen. Wie denkt ein Präsident, wenn er sowas sagt? Offensichtlich will er eine Warnung in die Welt setzen, die heißt, wer Gründe ermittelt, erklärt nicht, sondern versteht die Tat. Und wer die Tat versteht, will Verständnis für sie aufbringen. Und wer Verständnis für sie aufbringt, ist kurz davor, sie zu billigen. Diese Gleichsetzung ist euch wahrscheinlich ziemlich bekannt aus anderen Zusammenhängen. Erklären gleich billigen. So wird man natürlich aufgefordert, sich den Kopf nicht allzu sehr über Sachen, die einen stören, zu zerbrechen. Man könnte ja glatt dann die Sache, die man gerade kritisieren will, dann, wenn man ihr auf den Grund geht, billigen können. Das ist der behauptete logische Zusammenhang, den man noch ein bisschen genauer erklären kann. Wer sagt, es kann für diese Tat keine Gründe geben, die man ermitteln kann, behauptet, was in dieser Gesellschaft getan wird, was in dieser Gesellschaft an vernünftigen Handlungen passiert, dafür gibt es mit Sicherheit gute Gründe. In dieser Gesellschaft aber etwas passiert, etwas Ungewöhnliches passiert, etwas völlig aus dem Rahmen Fallendes passiert, eine besondere Brutalität, eine besondere Waghalsigkeit, etwas Ungeheuerliches passiert, dann heißt der Schluss an der Stelle, Es ist unmöglich, dass es dafür Gründe gibt, weil es dafür keine guten Gründe geben kann. Unsere Gesellschaft ist so gestrickt, dass es unmöglich ist, dass es für Kritisches aus der Rolle fallende Ungeheuerlichkeiten gute Gründe gibt. Das ist ein Lob der Gesellschaft, eine sehr affirmative Stellung zur Gesellschaft, die Gründe immer nur mit guten Gründen gleichsetzt und darüber das Urteil in die Welt setzt. Unsere Gesellschaft produziert für das Handeln hier nur gute Gründe. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese Gesellschaft auch Gründe produziert, die sich in dieser und jener Weise kritisch gegen diese Gesellschaft stellen oder in Amokläufen und anderen Brutalitäten sich niederschlagen. Diese Sorte plumpem Lob der Gesellschaft, Gründe immer nur gleichzusetzen mit guten Gründen, findet sich auch in wissenschaftlicher Fassung. Ich will das nur ganz kurz machen, um dann vor allen Dingen auf die Sache selbst einzugehen, aber da hier wahrscheinlich einige aus dem Bereich der Universität sitzen, will ich es mir doch nicht verkneifen. Einer meiner Lieblingsjugendforscher, Wilhelm Heidmeier, hat in dem Zusammenhang in der Kurzfassung in der Taz seine neue Theorie vom doppelten Kontrollverlust unter die Massen gebracht. Theorie vom doppelten Kontrollverlust. Der entscheidende Satz, der uns jetzt hier interessiert, heißt: Der Kontrollverlust beim Täter besteht im Anerkennungsverfall und damit im Verlust der Kontrolle über das eigene Leben. Der Kontrollverlust beim Täter besteht im Anerkennungsverfall und damit im Verlust der Kontrolle über das eigene Leben. Das ist schon eine witzige Theorie, witzig in Anführungszeichen. Die geht so: Der normale Mensch, der gute Bürger, der gute, brave, kritische Bürger hat alles, was er zu seinem Leben braucht und vor allen Dingen hat er und bekommt er ordentliche Portionen von Anerkennung. Hat er diese Portionen Anerkennung erfahren, hat er sein Leben in Ordnung gebracht, ist er ein ordentlicher Mensch, hat er Kontrolle über sein Leben. Der Gedanke heißt, du brauchst, um Kontrolle über dein Leben zu erlangen, Anerkennung, die von anderen dir gezollt wird. Das ist erstmal der Gedanke. Ich werde auf diesen Gedanken noch ausführlicher eingehen. Wenn jetzt ein Mensch aus der Rolle fällt, beispielsweise Amok läuft, die Ordnung empfindlich durcheinander bringt, dann fehlt ihm etwas, heißt die Theorie. Hat er einen Mangel, ein Defizit, leidet er unter Anerkennungszerfall. Und schon entgleitet ihm, sagt Heidmeier, die Kontrolle über sein Leben und der Mensch läuft Amok, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. In wissenschaftlicher Hinsicht ist es ein Humbug. Warum? Kein Mensch tut etwas derart Ungewöhnliches, weil er Defizite hat, weil ihm etwas fehlt. Für alles hat der Mensch seine positiven Gründe. Ihr seid hierher gekommen, hoffe ich wenigstens, weil ihr Interesse habt an der Auseinandersetzung über Amokläufe. Das ist euer positives Interesse. Ihr seid nicht hierher gekommen, weil euch das Hindernis, was euch an kommunistischer Indoktrination gehindert hätte, gefehlt hat. Das ist nicht der Grund gewesen. Wie sollte es auch sein? So argumentiert aber Heidmeier. Ihm hat etwas gefehlt, was ihn daran gehindert hätte, Amok zu laufen, und das wird als Grund für den Amoklauf ausgegeben. Das ist absurd, das ist übrigens so eine ähnliche Argumentation, wie man sie auch findet, wenn Polizeiwissenschaftler sich zu Verbrechen äußern. Warum hat der Mensch im Kaufhaus 2 Pfund Butter mitgehen lassen? Es hat ihm woran gefehlt? Am Rechtsbewusstsein hat es ihm gefehlt. Der Mensch hat Hunger gehabt und kein Geld. Deswegen hat er geklaut. Kriminologisch heißt es, ihm hat was gefehlt, nämlich das, was eigentlich der Mensch haben müsste, damit er nicht das macht, was er gerade gemacht hat, nämlich Rechtsbewusstsein. Das ist die idiotische zirkuläre Theorie, die hier der Heidmeier vorstellt. Damit ist natürlich, weil der Anerkennungszerfall, also das Defizit, der Mangel, etwas, was ihm fehlt, vorgestellt wird, auch zugleich behauptet, da gibt es so etwas wie eine Abweichung von Normalität. Defizitär ist er, ihm fehlt was, was die normale Menschen daran hindert, hier ständig Amok zu laufen. Und diese Abweichung von Normalität ist schon der Übergang zur Bestimmung, das ist anormal. Da lauert in dieser Theorie selber der Übergang zur Bestimmung von psychischer Deformation, von Krankheit. Das spricht der Heitmeier so nicht aus, aber die Logik enthält sofort den Übergang in diese Bestimmung. Und es ist ja auch dann sofort, hat die Presse sich draufgestürzt, Focus hat Geheimmaterial aus irgendeiner psychiatrischen Klinik entwendet. Der Tim K. muss 5-mal in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Egal, ob das stimmt, egal, was er gemacht hat, es passte wenigstens ins Bild. Na, kein Wunder, wenn es so einer war. Ich habe mich dann auch nochmal, dann will ich aber auch schnell Schluss machen mit der Theoriekritik, auch nochmal in linken Blättern umgeguckt und dachte, da muss doch was anderes zu finden sein. Und bin an einem Aufsatz gelandet von Hans-Peter Waldrich in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und habe dasselbe, bloß noch in dümmerem Aufguss gefunden. Das Innere des Schulamokläufers gleicht einem Vakuum. Die berühmte Vakuumtheorie. Offenbar geht es um die Abwesenheit, wieder negativ, Abwesenheit solcher Erfahrungen, die jeder Mensch irgendwann einmal gemacht haben muss, um gesund und friedlich im Leben dazustehen. Die Abwesenheit dieser Erfahrung, beziehungsweise das Loch, das so entstanden war, ist der Hintergrund dieser Tat. Vakuumtheorie-Loch. Noch eine Stufe dümmer. Da ist im Inneren ein Loch und deswegen hat er das gemacht. Gut, lassen wir es dabei. Es ist nämlich so, dass die Wissenschaftler, die auf der einen Seite auf diese Art und Weise den Menschen zu was, den Amokläufer, eine anormale Persönlichkeit attestieren, auf der anderen Seite festhalten müssen, kommen sie nicht drum herum, dass dieser Mensch, übrigens es war auch bei allen anderen, oder bei den meisten der anderen Amokläufer der Fall, dass es sich bei diesem Menschen um einen jungen Mann handelte, der, ich zitiere, völlig unauffällig. Ein lieber Junge, haben Eltern und haben Großeltern und Lehrer übereinstimmend berichtet. Auf der einen Seite arbeitet sich die Theorie also vor und sagt, das ist ein Anormaler, der ist kurz vor eigentlich ein psychisch kranker Mensch. Auf der anderen Seite müssen sie feststellen, er ist völlig unauffällig. Ein ganz lieber Junge, in keiner Hinsicht bisher aufgefallen, weder in der Schule aufgefallen, noch im Sportverein aufgefallen. Von der Familie weiß man nicht. Wie das rätselt jetzt die Wissenschaft? Kann doch gar nicht sein. So ein Zombie, so ein Monster und unauffällig und lieb, wie geht das? Wie kann ein Mensch mit solchen Mordplänen lange rumlaufen und dabei unauffällig sein? So ein Mensch, der 15 Menschen, andere Menschen und sich selber umbringt, der muss doch auffallen. Das Rätselraten bringt dann Blüten hervor. Eine der schönsten Blüten ist dieses schon fast philosophische Rätsel, ob nicht vielleicht das Auffällige gerade die Unauffälligkeit war. Ein schöner Satz, kann man lange drüber philosophieren. Wem fällt dabei nicht ein die Theorie über die sogenannten terroristischen Schläfer, die eine Nation von Blockwarten sofort ausfindig gemacht hat. Jeder, der ein bisschen ausländisch aussah und pünktlich seine Miete gezahlt hat, keinen Krach in der Wohnung gemacht hat, freundlich gegrüßt hat, nie hat anschreiben lassen beim Schlachter, muss eigentlich ein terroristischer Schläfer gewesen sein und so weiter. Also das Auffällige gerade die Unauffälligkeit. Und die Forensiker, also die Kriminologen und die Kriminalpsychologen, die tun sich besonders schwer, weil sie ja von dem einzigen Interesse ausgehen, vorher zu identifizieren, wer ist jetzt von den 150 Schülern der 12. Klasse ein potenzieller Amokläufer? Wer ist es denn? Der oder der oder der? Ja, wenn doch alle unauffällig sind, wie kriegen wir das vorher raus? Das Interesse ist schon recht gemein, weil sie eigentlich getrennt von der Frage, was ist da eigentlich passiert? Was geht eigentlich in dem Kopf eines Menschen vor, der zu dieser Tat irgendwann mal schreitet? Welches sind die Gründe für seine Rachegedanken? Wie kommt er auf Rache als Umgang mit Frust, den er ja offensichtlich gehabt haben muss? Alles interessiert nicht. Es interessiert nur die Erstellung eines Kriterienkatalogs in kriminologischer Absicht, um dem Menschen dieses Raster, an diesem Raster zu messen und zu sagen, das ist ein potenzieller und das ist nicht. Ist es natürlich schwierig, wenn die Amokläufe alle unauffällig sind, dann kommen halt Raster raus, die ungefähr so aussehen, die potenziellen Amokläufer sind jung, männlich, Einzeltäter, leben in der Regel in geordneten Verhältnissen, spielen Computerspiele, haben auch schon mal im Gespräch eine Gewalttat idealisiert, haben auch schon mal einen Rachegedanken geäußert und so weiter und so fort. Wenn man das anlegt, diesen Kriterienkatalog, dann müsste man ungefähr 2/3 aller jungen Männer aus dem Verkehr ziehen und einsperren, auf die trifft es auch zu. Also das ist ein ziemlicher Unfug und vom Kriterienkatalog und vom wissenschaftlichen Interesse ist es ziemlich gemein. Dieses Rätselraten gründet auf einer falschen Voraussetzung. Die falsche Voraussetzung heißt, man müsste so einem Menschen das Monströse eigentlich ansehen. Er müsste es irgendwie geäußert haben. Jemand, der so brutal ist, der muss doch irgendwie mindestens Frösche aufgeblasen haben, Katzen an die Garage, an das Garagentür genagelt oder seine Mitmenschen gemobbt oder sonst was haben. Sonst ist das doch gar nicht vorstellbar. Warum ist es eine falsche Voraussetzung? Was ist daran falsch? Ich will euch mal zu einem kleinen Selbstversuch einladen, um das zu klären. Wer hier von euch im Saal hat im Zusammenhang mit seiner Einordnung in schulische, universitäre, berufliche, familiale oder sonstige private Verhältnisse noch nie seinen Ärger über ungerechte Behandlung, Beleidigung, Demütigung, materielle Beschädigung in Rachegedanken umgesetzt? Wer hat noch nie zu seinem Chef, zu seinem Lehrer, zu seinem Uniprof oder wem auch immer gesagt, den könnte ich umbringen. Den könnte ich glatt umbringen. Gedacht nach innen. Wer hat das noch nicht gemacht? Danke reicht alle, ist schon klar. So etwas kennt man in der Regel von sich selber. Irgendwann, das kennt man aber auch, ist der Ärger dann auch wieder verraucht. Der Rachegedanke verschwindet, ein wenig verblasst hinter all den Affären, die tagtäglich im Studium, im Beruf und sonst wo bewältigt sein wollen. Letztlich ist dann der Alltag und das, was an Anforderungen auf einen zukommt, bedeutsamer, als sich mit dem Rachegedanken weiter zu befassen oder ihn sogar von der Platonik in die Tat umzusetzen. Aber was passiert da eigentlich? Wenn man so denkt, man reagiert auf eine Beleidigung, auf einen Ärger, auf eine Demütigung, auf eine materielle Beschädigung, welcher Art auch immer, Lohn runtergesetzt, Arbeitsplatz verloren, mit diesen Rachegedanken, den könnte ich umbringen. Gut, also in der Regel spielt sich das zunächst mal im Kopf ab, bleibt als Gedanke im Kopf eingeschlossen, zeigt sich nicht nach außen. Das heißt, so geht es schon mal zu. Der Mensch geht brav zur Universität oder zur Arbeit, begegnet dem Chef, von dem er gestern noch gedacht hat, den könnte ich umbringen, und macht seine ganz normale Tat. Das ist schon eine Form von, ich will es nicht psychologisch ausdrücken, in Anführungszeichen von Schizophrenie. Der tut seine normale Tätigkeit, funktioniert ganz normal und hat im Kopf den Gedanken, dass die Vorgesetzten, die ihn übel mitspielen, dass er die eigentlich massakrieren können. Nehmen wir mal einen konkreten Fall, um das mal durchzuspielen. Ein Schüler bekommt eine Arbeit zurück oder gleich ein ganzes Zeugnis, ist mir jetzt egal, 5 in Mathe. Der Lehrer sagt zu ihm, auch das denke ich mir nicht aus, wissen alle im Saal, das habe ich mir von dir auch gar nicht anders vorstellen können. Du bist halt ein Fünferkandidat. Der Lehrer setzt also auf die schlechte Note, mit der er, wenn es eben nicht nur bei der einzelnen Note bleibt, sondern sich zum ganzen Zeugnis und Abschlusszeugnis akkumuliert, setzt also auf die schlechte Note, mit der tatsächlich über weitere Bildungs- und Berufskarrieren negativ vorentschieden ist, noch eine persönliche Demütigung, eine persönliche Beleidigung, so einen kleinen, mittelschweren pädagogischen Rassismus drauf. Vielleicht sogar noch begleitet vom Gelächter einiger der, wie heißen sie, Klassenkameraden heißen die ja, genau, also vom Gelächter der Klassenkameraden. Die materielle Schädigung der Lebensplanung, er hat ein Zeugnis bekommen, was ihn von weiteren höheren Bildungswesen und all dem, was da an Berufswegen drauf aufbauen kann, ausschließt, wird also durch die geistige Beschädigung, die Demütigung ergänzt. Was macht nun, das ist die Sache erstmal, was macht nun der Schüler, wenn er jetzt im Geiste den Lehrer Schwein schimpft, ungerecht und sich Rache vornimmt? Was macht er? Er macht Mist, er macht richtigen Bockmist. Er kleidet nämlich seinen Ärger über diese doppelte Beschädigung in den Wunsch, dem Lehrer ebenfalls einen Schaden zuzufügen. Das ist die Logik der Rache. Schlichte Verdoppelung des Schadens. Dadurch ändert sich weder am Lernmisserfolg, an der Note, an den vergeigten Chancen und Aussichten, Abitur versaut oder etwas, noch findet überhaupt so etwas wie eine gescheite Befassung mit dem, was da tatsächlich die Beschädigungen sind, statt. Verdoppelung der Beschädigung, deren Genuss wirklich nur darin liegen muss, dass man jetzt auch dem anderen, der einen beschädigt hat, einen Schaden zugefügt hat. Eine ziemlich zynische, ärgerliche Form des Genusses und ein kreuzverkehrter Umgang mit dem, was da eigentlich passiert ist. Übrigens, wie man so leicht auf den Rachegedanken kommt, warum er einem so nahe liegt, obwohl er eigentlich sauverrückt ist, weil er ändert ja an der Sache nicht nur nichts, sondern fügt der einen Beschädigung nur noch die nächste Beschädigung zu. Das ist ganz ziemlich einfach. Der Rachegedanken folgt nämlich der Logik der Strafgesetzgebung. Gesetzesbrecher werden dingfest gemacht, an ihnen wird ein Gesetzesbruch festgestellt, Diebstahl beispielsweise, was passiert? Es wird nur über das Ausmaß der Schädigung verhandelt, die ihm jetzt zugefügt werden muss. Er hat mit seiner Tat den Rechtsstaat geschädigt, das Recht gebrochen. Also denken die Exekutionsbehörden darüber nach, wie sie jetzt ihn schädigen können. Das heißt natürlich hier nicht Rache, sondern das heißt Strafjustiz. Wenn es Privatleute machen und in Western ohne durchgesetzte Staatsgewalt, monopolisierte Staatsgewalt, hieß, durfte man noch Rache sagen. Hier ist es, wie gesagt, das Wirken des Rechtsstaats. Warum der Mensch geklaut hat, interessiert in der Verhandlung allenfalls nebensächlich. Die Frage, warum da massenhaft Eigentum entwendet, das Eigentumsprinzip angegriffen wird, interessiert nicht. Ein Schaden ist registriert und soll durch einen anderen Schaden wieder gut gemacht werden. Das ist die absurde Logik der hiesigen Strafjustiz. Und das ist einem ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen und deswegen liegt einem dieser Rachegedanke so nahe. Was müsste er denn eigentlich, dieser Schüler? Was hätte er denn eigentlich machen müssen? Er hätte eigentlich sagen müssen, vielleicht sogar dem Lehrer, ich habe die 5 geschrieben, weil ich den Stoff nicht kapiert habe und sie von mir den Test, die Arbeit verlangt haben, obwohl sie wussten, dass ich und noch viele andere meiner Mitschüler den Stoff noch nicht begriffen haben. Das weiß ja jeder Lehrer. Wenn er die Arbeit schreiben lässt, weiß er, mehr als die Hälfte haben den Stoff nicht kapiert. Ist ja seine Aufgabe, dann die Arbeit zu schreiben. Sonst kommt ja die Verteilung nicht raus, die er wünscht ist. Ihr kennt doch den Fall, der neulich wieder in Bayern Schlagzeilen gemacht hat, eine bayerische Lehrerin, die es wirklich geschafft hat, in Mathe nur Einsen und Zweien zu vergeben, ist zitiert worden, erst harmlos zur Rektorin, die hat ihr gesagt, sie unterfordern die Schüler. Muss ich mal vorstellen, die Schüler haben alles begriffen. Und das Urteil der Schulbehörde heißt, das ist eine Unterforderung. Es kann nicht sein, dass alles begriffen haben. Herauskommen soll, dass nicht alle es begriffen haben. Sonst können wir doch keine Hierarchie der Schüler herstellen von 1 bis 5. Die gute Frau ist dann versetzt worden, disziplinarisch angemahnt und so weiter und so fort. Also, beim Schüler sind wir. Was hätte er eigentlich sagen müssen? Das ist nicht meine Tat gewesen, sondern ich bin hier Opfer des Zwecks der Schule, den Sie an mir exekutiert haben. Und mit dieser Gemeinheit, die Sie da exekutiert haben, Sie fixieren den Leistungsstand zu einem Zeitpunkt, wo Sie wissen, dass man ihn noch nicht begriffen hat, versauen Sie mir nicht nur meine Lebenspläne, sondern lasten das, was Sie in Verfolgung des Schulzwecks an mir exekutiert haben und meinen Mitschülern, auch noch mir als mein höchstpersönliches Versagen an. Von dir hätte ich nichts anderes erwarten. Du bist halt ein Fünferkandidat. Eigentlich wäre so eine Kritik fällig gewesen. Das wäre der erste vernünftige Schritt im Umgang mit dieser Erfahrung gewesen. Der nächste hätte sich dann anschließen müssen, weitere Klärung und wie kann man das beseitigen, was da als Schulzweck kurz eben angesprochen ist. Warum unterlässt das jeder Schüler? Warum gibt es das nicht? Oder allenfalls in Ausnahmen mal. Eigentlich wäre so etwas fällig. Stattdessen gibt es den Rachegedanken. Warum passiert das andere nicht? Erstens meine ich, weil die Schüler sowieso in der Regel kein richtiges Urteil über ihre Lage haben, also zu so einem Befund vielleicht gar nicht fähig sind. Wie sollten sie auch? Sie haben ja immerhin schon 10, 12 Jahre Schule hinter sich, sind also schon halb verblödet. Und zweitens, weil der Schüler, ganz egal, wie viel er jetzt begriffen hat von dem, was da mit ihm passiert ist, genau weiß, dass er sich mit dieser Kritik, welcher Art auch immer, mit dieser Beschwerde, mit diesem Hinweis an den Lehrer, das liegt an der Schule und nicht an mir, nur noch weiter reingerissen hätte. Nicht nur beim Lehrer und der Schule, sondern wahrscheinlich auch genau bei den Mitschülern. Es wäre da mit Sicherheit nicht bei einer einfachen Erörterung geblieben, oh, hochinteressante Meinung, die du da hast, sondern wahrscheinlich wären da einige unschöne Dinge passiert. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum reagiert der Schüler so? Nichts anderes als das Abhängigkeitsverhältnis, in dem man sich da befindet. In dem Fall abhängig vom Erzieher. Ihr könnt es euch aber auch in anderen Institutionen leicht in andere Institutionen übersetzen. In diesem Fall die Abhängigkeit vom Erzieher, die ihn ja nicht schlau machen will, sondern die an ihm ihren Auftrag, Leistungsstarke von Leistungsschwachen abzusondern, exekutieren will. Dieses Abhängigkeitsverhältnis von einem Menschen, von einer Institution und ihren Exekutionsbeamten verbietet den vernünftigen Umgang mit Ärger und Demütigung. Das verbieten sich dann die Schüler selber, weil sie genau wissen, dass sie in diesem auf einem Gegensatz basierenden Abhängigkeitsverhältnis auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Übrigens, dieser ärgerliche Umgang hat auch schon längst vor dem Mathe-Test begonnen. Man stelle sich nun mal vor, was wäre in der Schule los, wenn sich alle Schüler, die den Stoff noch nicht begriffen haben, der in irgendeiner Mathearbeit ansteht, wenn die das so halten würden, wie es in den 70er Jahren mal auf einem kleinen Spruch bezogen auf einen anderen Gegenstand zu lesen war. Man stelle sich vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Man stelle sich vor, es ist Mathearbeit und keiner geht hin. Man stelle sich vor. Das ist gut, hervorragend. Das gab ordentlichen Ärger. Genau. Ja. Müssen wir vielleicht nachher nochmal von dir ein bisschen genauer hören. Was auf jeden Fall ist es so, dass das in der Regel nicht passiert, dass Schüler also systematisch ihre Lerndefizite verschweigen. Die sagen nicht, holla, ich kann die Arbeit nicht mitschreiben, ich habe es doch noch gar nicht begriffen, sondern sie verschweigen ihre Lerndefizite. Wir haben schon wieder sowas. Die sagen nicht das, was tatsächlich die Sache, in dem Fall die Schule, mit ihnen anstellt, behalten sie im Kopf, einfach für sich. Und setzen sich brav hin und denken, irgendwie werde ich schon über die Runden kommen. Denken vielleicht sogar, vielleicht hilft mir der Nachbar. Und wenn sie dann Nachbarschaftshilfe anfordern, kann es passieren, dass sie ihre berühmten Klassenkameraden sehr schnell als das erfahren, was sie wirklich sind, nämlich Konkurrenten. Da kann es dann vorkommen, dass die Hilfe schon mal verweigert wird. Hilfe, die der Schüler anfordert beim Mitschüler, weil er sein Lerndefizit dem Lehrer nicht offenbaren will. Weil er weiß, dann kriegt er gleich die 6. Versucht beim Mitschüler Hilfe zu kriegen, der verweigert sie. Und wenn es dann einen kleinen Ärger gibt, dann wird beiden das Heft weggenommen. Die Leistung, die nicht erbracht worden ist, wird per Strafvollzug mit 6 beurteilt und so weiter und so fort. Warum Mitschüler diese Hilfe gelegentlich verweigern, ist übrigens auch ganz klar. Das ist nichts anderes als die auch schon vielen Leuten in Fleisch und Blut übergangene Logik der Konkurrenz. Der denkt, wenn ich jetzt dem das, was ich im Kopf habe, zugänglich mache, schreibt der vielleicht auch eine gute Arbeit. Wenn der auch eine gute Arbeit schreibt, relativiert sich vielleicht meine gute Arbeit. Das kann ich nicht zulassen. Und schon sorgt er dafür, versucht er dafür zu sorgen, dass er mit dem Vorenthalten der Hilfe auf der Siegerstraße bleibt und der andere auf der Verliererstraße bleibt. Diese Veranstaltung ist also als Konkurrenzveranstaltung organisiert. Jeder muss in der Arbeit seine Beweise seiner eigenen Lernbemühungen abliefern. Nicht nur getrennt vom anderen, sondern der Sache nach gegen den anderen, gegen den Mitschüler. Je mehr er bringt in der Arbeit, desto mehr trägt er dazu bei, dass andere schlechtere Noten haben, also zu den Verlierern gehören. Der Zusammenhang mit Konkurrenz und dem Punkt, an dem ich im Augenblick gerade bin, warum sind die Menschen, die mit ihren komischen Gedanken im Kopf spazieren gehen, in der Regel so unauffällig, ist nicht zufällig. Ich fasse mal zusammen. Verschweigen von Ärger, Frust, in unserem Fall Lerndefiziten, aber auch Kritik, ist hierzulande überall angesagt und leider das völlig Normale, wo der Mensch sich durch deren Äußerung Nachteile in der Konkurrenz erwartet, beziehungsweise, ich kann es auch objektiv ausdrücken, zu erwarten hat. Und zwar dadurch, dass er von denen abhängig ist, in seinem Bemühen tatsächlich ein bisschen was zu werden oder was zu verdienen oder was zu lernen, von denen er abhängig ist. In Schule, in Uni, in Beruf und so weiter. Überall dort wird das, was tatsächlich an Ärger, an Frust, an Lerndefiziten, an Kritik sich aufstaut, zurückgehalten, im Kopf behalten. Bis hin zu den letzten Übergängen, der Rachegedanke wird im Kopf behalten. Das ist das Normalste von der Welt hierzulande. Dass das im Kopf eingeschlossen bleibt. Weil man weiß, es rauszulassen, bringt weiteren zusätzlichen Ärger. Und jeder sagt, das lohnt nicht. Das wäre eine extra Frage, die man angehen könnte. Ob sich das nicht vielleicht doch irgendwann lohnt. Es kommt übrigens, weil das Ganze sich in der Konkurrenz abspielt, noch was Zweites dazu. Es versuchen nämlich auch die konkurrierenden Mitschüler, die konkurrierenden Mitstudenten, die konkurrierenden Mitarbeiter nicht selten wechselseitig, dann, wenn schon mal im kleineren Kreise der Frust, die Kritik, der Rachegedanke geäußert worden ist, daraus ihren eigenen Vorteil zu ziehen. Das kennt man. Petzen, Anschwärzen beim Vorgesetzten sind klassische Techniken der Konkurrenz, von denen sich die Konkurrenzsubjekte erwarten, dass sie ihnen einen Vorteil bringen sollen. Übrigens im Betrieb kommt dies beides auf eine besonders widerliche Weise zusammen. Das weiß man, wenn Leute mit schwerer Erkältung, mit Grippe zur Arbeit gehen. Also selbst ihre Krankheit noch verschweigen, weil sie wissen, dass deren Offenbarung sie den Arbeitsplatz kosten kann. Weil auf dem Arbeitsmarkt warten schon wieder 10 Konkurrenten, die nur die scharf sind, den Arbeitsplatz dieses Menschen zu besetzen. Diese Art und Weise kommt übrigens in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit immer die rapide gesunkene Krankheitsstatistik in Betrieben zustande. Klar. Also selbst da ist es nochmal besonders widerlich. Man wendet nicht nur den Ärger, sondern die physische Unfähigkeit zu arbeiten nochmal besonders gegen sich, weil man meint, dann den Arbeitsplatz zu verlieren. Nochmal zurück zur Schule, noch ein Beispiel fällt mir gerade ein. Es ist unter Schülern, je nach Schulstufe und so weiter, Bedingungen unterschiedlich, auch verpönt, den Frust und den Ärger, den man hat, mit einer erheblichen Portion salziger Flüssigkeit zu äußern. Wer als Schüler heult, ist häufig in ganzen Klassen unten darunter durch. Heutzutage hat man cool zu sein. Hat man als Junge cool zu sein und als Mädchen hat man, wie heißt das, cooler Typ ist der Junge, taffe Tussi, weiß nicht, irgendwas in der Richtung. Nur dann, wenn man sich als cooler Typ aufführt, gilt man was in der Klasse. Der andere ist dann ein Weichei oder sonst was. Und wer es alles runterschluckt und sich als cooler Typ aufführt, der erfährt dann schon auch Anerkennung innerhalb der Klasse. Das Rätsel der auffälligen Unauffälligkeit ist also keines. Wir haben nebenbei in der Aufklärung dieses scheinbaren Rätsels ein bisschen was gelernt, was hierzulande Konkurrenz mit den Konkurrenzsubjekten anstellt. In dieser Gesellschaft, in der nun alle entscheidenden Lebenslagen, denkt es euch durch, alle Lebenslagen, in der über das, was wie der Mensch am hierzulande produzierten Reichtum irgendwie partizipieren kann, entschieden wird, über Konkurrenz organisiert sind. Konkurrenz, von denen, die immer einen kleinen Haufen Sieger und einen großen Haufen Verlierer produzieren. Da gehört es zu der normalen Ausrüstung des bürgerlichen Individuums dazu, seine Schwächen und Defizite, seinen Ärger und seine Kritik, ja selbst sogar seine Krankheit zu verschweigen, wenn man nicht von vornherein weitere Nachteile und weitere seelische Beschädigungen in Kauf nehmen will. Man hält die Schnauze zumindest denen gegenüber, auf die sich der Frust richtet und die in der Konkurrenz die Macht über einen haben, also die Konkurrenz organisieren. Die registrierte Unauffälligkeit von Robert Steinhäuser, Tim Carr und so weiter ist nichts als die hierzulande an den Menschen hergestellte geistige Deformation des Konkurrenzsubjekts, dessen Produktion früh beginnt, noch vor der Schule beginnt. Man muss nur mal beobachten, wenn 10 Mütter mit ihren Kindern auf dem Kinderspielplatz zusammen sind, da geht es vielleicht los. Früh beginnt, vor der Schule, in der Schule dann fortgesetzt wird und das ganze Leben lang anhält. Ein Konkurrenzsubjekt lernt früh, dass er sich in der Konkurrenz keine Blößen geben darf. Inwieweit ihm das nützt, wenn der alles in seinem Kopf behält, ist eine ganz andere Frage. Er ist nämlich auch deshalb noch gesagt, weder der Herr der Konkurrenzzwecke, noch hat er die Mittel in der Hand, sich tatsächlich in der Konkurrenz zum Sieger vorzuarbeiten. In der Schule ist es ganz einfach zu erklären, deine Leistung, die er abrufen muss, ist gar nicht das Maß seiner Beurteilung, sondern beurteilt wird seine Leistung immer nur relativ zur Leistung aller anderen erstens. Zweitens in Abhängigkeit von dem vom Lehrer angewandten Maßstab. Ich erinnere an das Beispiel mit der bayerischen Lehrerin. Und schließlich, abhängig davon, welche Zulassungsquoten gerade die bildungspolitische Behörde für den Übergang von der Hauptschule, von der Primarstufe in das Gymnasium festgelegt hat. An all dem hängt es ab. Nichts davon hat der Schüler in der Hand. Auf diese Art und Weise, wir haben noch nicht über den Amoklauf gesprochen, aber schon einiges über ihn erfahren. Wir haben erfahren, dass die Unauffälligkeit von Amokläufern kein großes Rätsel ist, sondern dass sich so hierzulande gut erzogene Konkurrenzsubjekte aufführen, die wissen, wie sie sich in der Konkurrenz verhalten müssen, die wissen, dass sie sich nur weiter reinreiten, wenn sie die Konkurrenz kritisieren und deren Resultate kritisieren. Das ist also nicht nur eine Sache des Amokläufers, sondern es betrifft das bürgerliche Konkurrenzsubjekt. Und wir haben zweitens schon mitgekriegt, dass Amok eine Form der Rache ist, eine Art Selbstjustiz. Beides, wie das Konkurrenzsubjekt sich aufführt und die im Kopf gehaltenen Rachegedanken, sind falsche Umgangsweisen mit erfahrenen Schädigungen, dass die Umgangsweisen verständlich nachvollziehbar, weil das Umgehen mit Abhängigkeiten, aus denen man nicht einfach rauskommt, ist, ändert nichts daran, dass sie einfach falsch sind. Falsche Umgangsweisen mit erfahrenen Schädigungen und Demütigungen. Und viertens will ich noch ergänzen, das ist bislang nur implizit geklärt worden, Rache als Motiv von Tim Kretschmer und den anderen zu erwähnen, ist nicht die Erklärung der Tat. Von Rache konnte man schon hier und da in den bürgerlichen Medien lesen. Rache ist das Motiv. Jetzt beginnt es allerdings erst, das Motiv zu erklären. Wie kommt ein Mensch auf diesen Rachegedanken? Eine Beschädigung in Rache umzusetzen, ist erstmal, so verbreitet es sein mag, gerade in der Form der klandestinen Rache, also im Kopf behaltenen Rache, ist es unvernünftig. Die Gründe gilt es zu ermitteln, warum der Mensch zu diesem Motiv kommt. Das Motiv liegt auf der Hand, das ist keine Erklärung. Und dazu habe ich schon ein bisschen beigetragen, ich habe gesagt, wo der Mensch, der diesen Rachegedanken hat, oder die Menschen, in die Schule gegangen sind. In dieser Gesellschaft, in diesem Rechtssystem ist er in die Schule gegangen. So. Aber jetzt gilt es ja zu klären, wie es von dem von der angedrohten Rache im Geist zur praktisch ausgeübten Rache kommt. Das will ich machen, indem ich noch ein bisschen weiter über Konkurrenz rede. Es hat nämlich sehr viel damit zu tun. Konkurrenz, die sich in Schule, Universität, Beruf, Arbeitsmarkt abspielt. Ich mache es vor allen Dingen an Schule. Man kann es immer auf die anderen Seiten sich beziehen. Also, ich fange nochmal bei der Schule an. Und es ist ja auch wohl kein Zufall, dass so viele Amokläufe die Schule zum Tatort hatten, also die Amokläufer nicht einfach gesucht haben, wo sind viele Menschen, ins Sportstadion gegangen sind, ins Kaufhaus und in die Fußgängerzone, sondern in die Schule gegangen sind. Das ist deswegen kein Zufall, weil die Konkurrenz, in der sich Schüler in der Schule bewähren müssen, wie gesagt, die Leistungskonkurrenz um gute Noten ist, von denen, auch das habe ich schon gesagt, die Einsortierung des Menschen in die vorgegebene Bildungs- und Berufshierarchie abhängt. Davon hängt also ab, wie, egal ob das der Schüler jetzt schon gleich im Kopf hat oder erst später realisiert, wie die eigene Lebensplanung, sich ein vernünftiges, ein schönes Leben zu machen, das ist nun mal der Inbegriff jeder Lebensplanung, so abstrakt es auch ist, ob das aufgeht oder nicht. In der Schule, aber eben wie gesagt nicht nur dort, geht es dabei nicht, ich habe es eben schon angedeutet, um die individuelle Leistung, sondern allein um die Frage, wie hast du im Vergleich zu anderen abgeschnitten? Hierzulande weiß man, in der Schule ist es so, da sollen ca. 70% von weiterführender Bildung ausgeschlossen werden. Das ist seit Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre so, mal mehr, mal weniger. Was eben heißt, dass 30 bis 40% auf das Gymnasium gehen und von denen dann auch nur ein Teil das Abitur machen. Das ist das bildungspolitische Anliegen. für die Elite braucht es nicht mehr, für die Masse der Arbeitskräfte ist jede weiterführende Bildung viel zu schade, viel zu teuer, macht nur anspruchsvoll und so weiter. So, das nur nochmal zur Wiederholung. Natürlich ist es so, dass jedem Schüler und jedem Menschen, der in der Konkurrenz sich anstrengen muss, individuelle Anstrengung schon abverlangt wird. Setz dich auf den Hosenboden, sagt der Lehrer. Und deswegen ist es so, obwohl es von der individuellen Leistung nicht abhängt, in der Arbeitswelt noch viel weniger, will ich aber jetzt nicht erklären, als in der Schule. Weil das so ist. Man muss individuelle Leistung bringen, obwohl die nicht das Maß ist, was nachher in der Benotung zum Ausdruck kommt. Befestigt sich eben sehr schnell die Einbildung, dass das schulische Abschneiden an der eigenen Leistung liegt. Dieser Fehlschluss wird richtiggehend nahegelegt. Du bist an dem, was aus dir wird, selber schuld. Du verdienst, was du verdient hast. Nee, du verdienst doch, was du verdienst. Genau so ist es. Das heißt es, suche erstmal die Schuld bei dir. Du hast nicht genug getan. Deine Leistung war unzureichend. Dass das nicht stimmt, habe ich schon angedeutet. Es stimmt allenfalls in der Umkehrung. Ja, wenn man nichts tut, dann kommt es nicht. Sei man ist ein kleines Genie. In der Arbeitswelt genauso wie in der Schule, in der Uni. Aber deswegen stimmt die positive Umkehrung noch längst nicht. Dass, wenn man was tut, damit schon die Garantie des Erfolgs hätte. So ist es nicht. Nun der entscheidende Gedanke. Weil Schüler erstens genötigt sind, sich als Konkurrenzsubjekte aufzuführen und sich zweitens auch als Konkurrenzobjekte ganz freiwillig aufführen. So aufführen, als sei es ihnen möglich, mit ihrer individuellen Leistung und mit den ekelhaften Zutaten wie Opportunismus, Anschleimerei, Betrügerei und so weiter, als Herren ihres Erfolgs dazustehen, ist es eben so durchgesetzt, dass sie sich alle Konkurrenzresultate selbst anlasten und selbst zuschreiben. Das ist eine Verrücktheit. Sie müssen Leistung bringen, das stimmt. Das Resultat, die Beurteilung der Leistung, nimmt diese individuelle Leistung nur als Teil der Durchschnittsleistung in Kauf. Aber das Resultat, was dann an ihnen exekutiert wird, sollen sie sich wieder selber zurechnen. An dieser Einbildung arbeiten studierte Lehrkräfte mit. Ich würde sogar sagen, 50% des erziehungswissenschaftlichen Studiums ist die Ausrüstung mit theoretischem Material, mit dem die Lehrer dann diese Legitimation ihrer eigenen Tätigkeit hinkriegen sollen. Du hast die Leistung nicht gebracht, heißt es dann. Mit dem Übergang, du besitzt nicht die benötigte Leistungsfähigkeit, da ist schon der Übergang auf die Person gemacht worden. Und wenn dann der Lehrer sich zu dem Urteil hinreißen lässt, du bist nicht begabt, dir fehlt es überhaupt an Begabung, dann ist die komplette Person des Schülers pädagogisch einsortiert. Auf diese Art und Weise wird dann aus höchst singulären Noten, da eine 6, da eine 4, in sehr partiellen Wissensgebieten, Englisch das, Deutsch das, Bio das, ein Werturteil über die komplette Person des Schülers. Ein Werturteil über die komplette Person des Schülers. Was dann der Schüler ist, was er dann in dieser Gesellschaft gilt, ja, was er wert ist, steht dann im Zeugnis. Der Abiturient schaut darauf, was hat er für eine Durchschnittsnote, zu was berechtigt ihn das. Das ist eben das, was in Zukunft dann erstmal sein Leben bestimmt. Und dann nützt es gar nichts, wenn er sich daneben stellt und sagt, das bin ich aber nicht. Ich bin nicht 2,4 oder 3,5. Ich bin jemand, der seine Interessen hat, seine Vorstellungen hat, seine Hobbys hat und so weiter und so fort. Es nützt nichts. Mit dem, was er über sich denkt, kann er sein weiteres Leben nicht gestalten. Das ist sein privates Denken über sich. Zunächst mal hat er das Zeugnis vorzuzeigen. Wenn ein Hauptschüler nach Absolvierung der Hauptschule seine Berufung zum Mediziner entdeckt und in der Universität anklopft und sagt, bitte, ich möchte studieren, ich habe ein großes Interesse, der wird gefragt, nicht nach seinen Wünschen, wird nicht getestet, ob er vielleicht das eine oder andere aus dem Lehrbuch schon gescheit kann, sondern wird nach dem Zeugnis gefragt. Hauptschule, was willst du hier? Damit ist die nächste Frage eigentlich schon beantwortet, nämlich die Frage, warum sich Schüler diesen Übergang, der in der schulischen Beurteilung drin steckt, von der relativen Leistungsbeurteilung bis zum Urteil über die Person des Schülers, als Schuh selber anziehen. Machen nicht alle, aber viele machen es. Warum sagen sie nicht, der Typ spinnt, der mir die Note verpasst hat? Was da auf dem Zeugnis steht, das bin ich nicht. Was ich bin, das ist bestimmt durch meine Vorlieben, meine Interessen, habe ich schon gesagt, Hobbys, Pläne und so weiter. Warum halten sich dagegen so viele für Winnertypen, für Losertypen, ziehen sich also das, was die Schule an ihnen exekutiert hat, die Schulkonkurrenz an ihnen exekutiert hat, als ihre passenden Schuhe an? Naja, das hat zwei Gründe. Den einen habe ich schon genannt. Es ist ja in der Tat so, dass das, was mit dem Abiturzeugnis und mit anderen Zeugnissen als Urteil über die komplette Person in die Welt gesetzt wird, fast irreversibel ihr Leben bestimmt. Da kommen sie gar nicht drum rum. Die Institutionen, in denen sie weiter studieren, Diplome erwerben, arbeiten oder Geld verdienen wollen, nehmen mit ihren Sortierungsinteressen zunächst einmal Maß an der Vorsortierung der Schule. So ist es. Es darf also nicht verwundern, dass diese die Person eintopfenden staatsoffiziellen Dokumente, Zeugnisse, das Material sind, von denen auch Schüler und andere zur Selbsteinschätzung ihrer hochwerten Person kommen. Zweitens, und das ist mir ziemlich wichtig, ziehen sich Schüler diesen Schuh an, jetzt bin ich wirklich nur bei Schule, weil Schule für die Schüler ein bisschen mehr noch ist, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Schule ist eben nicht nur eine Einrichtung wie ein Kino, in das man einmal in die Woche für 2 Stunden geht und dann wieder nach Hause in die Familie oder sonst wie, sondern Schule ist der Ort, um den das Leben des Schülers im wahrsten Sinne des Wortes kreist. In dem sich das Leben der Schüler lange Jahre lang abspielt. Tag für Tag, jeden Tag, 6 Stunden, mit Hausaufgaben am Nachmittag, mindestens 10, manchmal 12, manchmal 20 Jahre lang. Seine Freunde, wo gewinnt man sie? Komischerweise in der Schule. Freizeit ist eine abhängige Variable von Schulzeit oder manchmal gleich von Schule selbst mitbestimmt. Schule wird also, sage ich, in umfassender Weise von Schülern gelebt. Sie ist also wesentlich mehr als nur der langweilige, nicht interessierende Unterricht mit Tests und Noten. Und gerade deswegen, weil Schule dieser sehr, sehr umfassende, diese sehr umfassende Lebenswelt für Schüler ist, liefert die Schule auch all das Material, über das sich Schüler wechselseitig definieren. Die Art und Weise, wie der Unterricht abspielt, ist die eine Sache. Wie sie mit ihren Schulkameraden in Anführungszeichen verkehren. Was in der Clique passiert. Was auf dem Schulhof passiert. Was mit den Schulfreunden nachher passiert. All das, was die Schüler in und um die Schule treiben. Ihre Reaktion auf das, was die Schule mit ihnen anstellt. möchten Schüler schon gewürdigt wissen, als ihr Treiben, als das Treiben, das ihnen als Person anzurechnen ist, dass ihr ihnen als tüchtiger, erfolgreicher, cooler, wertvoller Persönlichkeit anzurechnen ist. Das heißt, Schüler leben nicht nur Schule, sondern organisieren Schule auch als Feld einer ganz neuen Konkurrenz, die ich Anerkennungskonkurrenz nennen möchte. Wer heutzutage als Lehrer in der Schule ist, weiß, wovon ich rede. Jetzt bin ich also bei der Anerkennungsfrage. Bei der Anerkennungsfrage, die vorher von der Wissenschaft als ein, wenn nicht sogar das Lebenselixier vorgestellt worden ist. Ich erinnere an den Heitmeier-Satz: Ohne Anerkennung bist du nichts, verlierst du die Bindung, verlierst du Kontrolle über dein Leben. So, das möchte ich ein bisschen genauer auseinandernehmen, weil es über Anerkennung so viel falsche Urteile gibt. Anerkennung, ja, vielleicht ist der eine oder andere hier im Saal auch der Auffassung, ja, ohne Anerkennung ist man doch nichts. Wer möchte nicht anerkannt werden? Ich sehe das ein bisschen anders. Was entscheidet sich eigentlich an der entgegengebrachten Anerkennung? Ja, was eigentlich? An der entgegengebrachten Anerkennung, diesem ideellen Lob, entscheidet sich nichts anderes als das, was das ideelle Lob im Kopf des Gelobten zurücklässt. Na, ein bisschen gestärktes Selbstbewusstsein. Mehr nicht. Das ist es. Und das ist es, was hierzulande in den Köpfen und drumherum einiges anrichtet. Und das soll man so unbedingt brauchen? Das soll man unbedingt brauchen. Zeugnis davon sind die aus dem Boden, seit 20 Jahren aus dem Boden schießenden Institute, in denen man für viel Geld lernen können soll, wie Selbstbewusstsein als Erfolgsgarantie geht. Wie man sich als selbstbewusster Mensch aufführt, damit man auf jeden Fall auch einen Arbeitsplatz kriegt. Das ist schon ein Beleg dafür. Menschen geben viel Geld dafür aus, dass sie dieses Urteil haben, dass eine Anerkennung, deren Resultat das Selbstbewusstsein ist, eben mehr hängt als nur das ideelle Lob. Wie kommen Sie drauf, dass da mehr dran hängt? Dass Sie von erfahrener Anerkennung, die sich in Ihrem Kopf als Selbstbewusstsein akkumuliert, mehr hängen soll, nämlich materielle Erfolge. Sie kommen darauf, weil Sie den umgekehrten Fall kennen. Diejenigen, die Macht und Geld haben, genießen auf dieser Grundlage in der Tat höchste Anerkennung. Aber umgekehrt wird eben kein Schuh draus, dass Anerkennung deswegen schon die Erfolgsgarantie oder ein Erfolgsmittel ist. So ist es nicht. Ich mache das Ganze nochmal ein bisschen elementarer, um den zentralen Fehler, der in Anerkennung drinsteckt, gerade in seiner Weiterentwicklung drinsteckt, nochmal zu benennen. Also halten wir erstmal fest, das ist ein ideelles Lob, das füttert Selbstbewusstsein. Alles andere ist Einbildung. Wer mehr davon erwartet, täuscht sich, unterliegt einer Einbildung, deren Grund ich gerade gesagt habe. Diese Verwechslung, diese Umdrehung. Aber wie gesagt, ich will es nochmal ein bisschen elementarer machen. Ich bringe mein Auto zur Reparatur in die Werkstatt, ein Mechaniker repariert es. In kürzester Zeit sehr erfolgreich. Ich sage ihm, das hast du toll gemacht. Ich lobe seine Arbeit als Automechaniker. Das Resultat war in Ordnung. Nichts anderes als das wollte ich ihm sagen. Die Arbeit ist dir gut gelungen. Nebenbei zahle ich natürlich auch noch die Rechnung. Der ist mit dem ideellen Lob längst nicht zufrieden. Schön wär's. Aber so weit geht's nicht. Daran wissen die übrigens auch, weiß jeder Mensch auch, dass es nur ein ideelles Lob ist und nicht der Ersatz für die materielle Rechnung. Wer allerdings sich bei so einem Lob jetzt innerlich oder äußerlich an die Brust schlägt und sagt, wow, der hat mich gelobt, was bin ich für ein toller Typ, der spinnt. Der Übergang von der Würdigung einer bestimmten konkreten Leistung, der hat meinen Motor repariert, zum Befund, ich das gemacht habe, bin eine tolle Person, gar zu einem Werturteil über sich als Person, ist nicht nur als Urteil falsch, der kann halt, ist halt ein guter Schrauber, ist vielleicht sonst ein Fußball-Hooligan und gehört irgendeiner rechten Kameradschaft an, weiß ich nicht. Also ist nicht nur als Urteil falsch, weil es sowas ist wie die Selbstreduktion des Menschen auf diese singuläre Fähigkeit. Also nicht nur als Urteil falsch, es verlagert gleich die Konkurrenzanstrengungen des Privatsubjekts auf ein völlig neues Feld. Wer so durch die Welt läuft und Lob haben will, der macht was ganz Verrücktes. Es sind eben nicht nur zwei Dinge. Ob der Mensch in der Schule oder im Beruf erfolgreich sein will oder ob er auf Anerkennung von anderen Menschen scharf ist. Es dreht sich dabei nämlich leicht das Verhältnis zwischen Erfolg und Anerkennung um. Zunächst wird mit Anerkennung eine ganz konkrete Leistung, erfolgreich erledigte Leistung, gelobt. Wo aber die Anerkennung der Person als Resultat von Leistung in Schule und Beruf sich nicht so wie gewünscht einstellt, da kann es schon passieren, dass man schon mal getrennt von der Leistungskonkurrenz seine eigene Anerkennungskonkurrenz organisiert, mit ganz eigenen Veranstaltungen, die alle hier im Saal kennen. Dann muss man schöner sein, da muss man stärker sein, da muss man mutiger sein im Tabubruch, da muss man sauffester sein, trinkfester sein und so weiter. Da muss man modischer sein als die anderen. Und diese Anerkennungskonkurrenz dort betreibt, wo er die Anerkennung bekommt, nämlich bei all den Idioten, die dasselbe betreiben. Das ist dann so, dass es den Menschen schon fast gleichgültig ist, wofür er Anerkennung einheimst. Hauptsache, er wird gelobt. Und dass es ihm dann auch völlig egal ist, von wem er Anerkennung bekommt. Hauptsache, er hat seine Klaköre um sich. Die Beurteilung der Klaköre ist dann völlig egal. Diese Form der Verrücktheit, Verrücktheit nicht psychologisch, sondern als geistige Tätigkeit, das muss deutlich sein, ist erstens geschlechtsunabhängig, altersunabhängig, ja, ich würde sagen auch schicht- oder klassenunabhängig. Das gibt es immer. In der Schule, das ist mir neulich passiert, 8. Klasse, konkurrieren die Mädchen nicht nur darum, wer am schickesten geschminkt ist, wer die neueste Mode hat, gleich das neueste Handy, der ist im Ranking oben, sondern konkurrieren sie darum, wer in der Woche am meisten Handyanrufe von irgendwelchen Jungs bekommen hat. Das wird veröffentlicht und stellt das Ranking dar, innerhalb der Mädels. Und die Mädels, die dann unten sind, die sind dann wirklich unten, die sind dann down, die sich auf dieses Ranking einlassen. Da läuft dann auch mit Schule nichts mehr. Dann sind die nur so viel, dünken sich so viel, wie sie von irgendwelchen idiotischen Mitschülern Anrufe bekommen haben. Ich habe nur 7 bekommen, du hast 27, oh, muss ich abnehmen, bin ich wahrscheinlich zu dick. Diese Sorte von Techniken in der Anerkennungskonkurrenz sind nicht nur geistig, stehen nicht nur eine geistige Deformation da, sondern können auch bis zu körperlichen Deformationen führen. Was so ein Mensch, der sich in der Anerkennungskonkurrenz herumtreibt, der vielleicht sogar einen großen Teil seines Lebens damit vollbringt, diese Mädels, von denen ich eben geredet habe, die machen dann auch nur das. Was der von sich hält, liegt auf der Hand. Das will ich nur mal betonen. Er gilt sich selbst nur so viel, wie andere ihm Anerkennung entgegenbringen. Seine ganze Besonderheit als der Mensch XY liegt für ihn allein darin, in der Anerkennungskonkurrenz besser abzuschneiden als andere. Trostlos, roh, gemein zu sich selbst und zu anderen. So. Wie wird nun aus so einem Menschen, der schon so etliche Fehler hinter sich hat, und diese Fehler hat er gemein mit der großen Menge der bürgerlichen Konkurrenzsubjekte in Schule, Beruf und so weiter. Das kann ich nur noch immer mal wieder nebenbei unterstreichen. Das ist das Fundament, auf dem Amokläufer dann von dem Amokläufer bloß die Spitze sind. All das, was die Konkurrenzsubjekte hier mit sich anstellen, auf der Grundlage dessen, was mit ihnen angestellt wird. So, wie wird jetzt da aus so einem Menschen ein Amokläufer? Der Rachegedanke, das habe ich schon gesagt, es ist Resultat versagter Anerkennung. Egal, ob jetzt in der Leistungskonkurrenz oder in der Anerkennungskonkurrenz, der Mensch fühlt sich nicht und wird nicht als das gewürdigt, als das, was er zu sein vorgibt, als cooler Typ, als Winner, als wertvolle, anerkennenswerte Person. Das heißt, so ein Mensch teilt den Unfug erstmal, dass Konkurrenzmisserfolg auf das Konto des Erfolglosen geht und ihn als Versagertyp ausweist. Das ist das Erste. Diesen Fehlschluss hat er erstmal mitgemacht. Daraus kann man nun allerdings auch noch ganz andere Konsequenzen ziehen, als das der Amokläufer gemacht hat. Mehr oder weniger andere, ungemütliche Konsequenzen ziehen. Ich will mal die ganze Latte von Konsequenzen, die man aus dieser erfahrenen Lage als Schulverlierer ziehen kann, mal eben runter erzählen, damit nicht der Eindruck entsteht, es sei hier sowas wie die Notwendigkeit vom Konkurrenzsubjekt zum Amokläufer das Thema. Ist es nicht. Man kann zum Beispiel auch vorher schon, habe ich vorhin an dem Schüler exemplifiziert, was der jetzt Vernünftiges sagen kann. Man kann sagen, es ist mir doch egal, wie der mich beurteilt, ich weiß mich schon zu wehren, wie auch immer. Oder, zweiter Punkt, ich versuche den Beweis zu erbringen, dass das nicht stimmt, strenge mich an in einer der beiden Konkurrenzformen. Hat natürlich immer den Haken, dass man, wenn man sich in der Konkurrenz anstrengt, es nicht damit zu tun hat, dass alle anderen Konkurrenten auf einmal ihr Konkurrenzdasein vergessen. Die strengen sich ja auch an. Also die Anstrengung in der Konkurrenz hat immer diesen Haken. Man befindet sich ja damit in der Konkurrenz und nicht außerhalb von ihr. Hat es also mit der gleichen Überlegung und Tat aller anderen zu tun. Dritte Konsequenz. Jetzt nehmen wir den Fall, wo der Mensch den Schuh sich angezogen hat. Wenn die mich zum Verlierer gemacht haben, dann bin ich wohl auch einer. Dann bin ich wohl der Versager. Die Konsequenzen, die daraus folgen, jemand, der so ist, kennt man: Resignation, Depression, Alk, Drogen bis hin zum Suizid. Klassische Verlaufsformen von Menschen, die sich diesen Schuh anziehen. Vierte Variante. Ich bin vielleicht in der Schule ein Versager, aber im Thai-Boxen ein Champ und habe einen Schlag bei den Girlies und so weiter und so fort. Das ist die Tour, die Anerkennungskonkurrenz als Form der Kompensation von Niederlagen auf den Hauptschauplätzen der Konkurrenz wettzumachen. Das kompensiert natürlich nichts. Das ist nichts anderes als eine eingebildete Kompensation. Wie willst du denn mit der Einbildung, seist du überhaupt der coolste Typ oder die geilste Frau, dein versautes Abi wettmachen? Geht doch gar nicht. Es ist hier, da oben ist es und sonst nichts. Dann hält man das andere besser aus. Deswegen ist dieser Schein von Kompensation auch innerhalb der Erziehungswissenschaft oder innerhalb der Erziehung in den Rang eines Erziehungsziels gehoben worden. Was ist denn Erziehung zum Selbstbewusstsein? Bitteschön, anderes als genau das, was große Teile der Schüler von sich aus machen, wenn sie sich in die Anerkennungskonkurrenz einfädeln. Wie heißt es da, wenn das Erziehungsziel Selbstbewusstsein begründet wird? Mit einem gesunden Selbstbewusstsein hält man schon so einige Lebensstürme aus. Eine psychologische Weisheit, die gemeiner kaum sein kann. Sitzen geblieben, Examen vergeicht, keine Lehrstelle bekommen, Job verloren, zwar alles großer Mist, aber egal, wie die Gesellschaft mir materiell und psychologisch mitspielt, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin ein cooler Typ. Daran halte ich fest, deswegen können mir die Lebensstürme relativ wenig ausmachen. Nur wegen dieser, jetzt gerade eben übersetzten, Anpassungsfunktion der Rolle des Selbstbewusstseins wird Selbstbewusstsein als Erziehungsziel geschätzt. Es ist natürlich, wenn man es genauer betrachtet, nichts anderes als ein groß angelegter, von den Menschen, die das mitmachen, groß angelegter geistiger Selbstbetrug. Ein geistiger Selbstbetrug. Man lebt die Einbildung, etwas anderes zu sein, als man ist, beziehungsweise als man von der Gesellschaft eingetütet worden ist. Man konstruiert sich ein Ideal von sich selbst. Man betreibt diese Idealierung, die Idealisierung von sich selbst als Erfolgsmensch, hält an dem fest, um absurderweise die Realität, in der einem gerade übel mitgespielt worden ist, in der man vorgeführt worden ist als Loser, schlecht aussehen zu lassen. Es ist verrückt. Die Selbstidealisierung, diese Form des psychologischen Selbstbetrugs, soll dazu führen, dass das, was man ja weiß, was man in der Gesellschaft selber ist, plötzlich einen minderen Stellenwert bekommt. Was kann mir die schlechte Note, die vergeigte Prüfung schon anhaben, wo ich doch so ein cooler Typ, so ein überlegener Mensch bin? Allerdings braucht es für diese Stellung zum Leben, für diesen gepflegten Schein der Kompensation, immer wieder Futter, immer wieder neues Futter. Das Selbstbewusstsein muss immer wieder neu angefüttert werden. Immer wieder muss es was geben, worauf denn der Mensch, der in den Hauptschauplätzen der Konkurrenz nichts mehr putzt, sein Selbstbewusstsein aufmöbelt. Ja, und da sind die Erzieher durchaus erfinderisch. Da fällt ihnen schon so einiges ein. Das fällt zum Beispiel unter Motivation. Wie gibt man einem Schüler, der die Arbeit vergeicht hat, die Arbeit zurück, sodass er nicht demotiviert wird, sondern noch einen Rest von Selbstbewusstsein erhält oder sein Selbstbewusstsein gerade aufgemöbelt wird? Du hast zwar eine 5 in Mathe, aber deine Handschrift ist schon viel besser geworden. Oder das klassische Beispiel. Ja, du bist ja theoretisch vielleicht nicht so begabt, aber dafür bist du praktisch begabt. Ab in die Hauptschule. Da wird die Legitimation des Abschiebens in die Hauptschule mit der Perspektive Lagerarbeit oder gleich Hartz IV vorgestellt als eine Variante von Begabung. Als sei das bloß das andere. Glaubt natürlich keiner. Es sei denn, jemand steht auf dem Standpunkt, er braucht unbedingt dieses Futter für sein Selbstbewusstsein. Ja, dann mag es sein, dass er sich diesen Schuh auch noch anzieht. Es darf deswegen auch nicht wundern, nein, ich mache vorher nochmal. Jetzt wird übrigens deutlich, welche Sorte Kontrolle gemeint ist, von der Heidmeier gesprochen hat. Ich erinnere daran, ne? Anerkennungsverlust führt zum Verlust der Kontrolle über das Leben. Jetzt wird es auf einmal klar, wie das gemeint ist. Die Gesellschaftsverlierer sollen sich bereits früh, das heißt in der Schule, mit Anerkennung auf den Nebenschauplätzen, diesen selbst inszenierten Formen von ekelhafter Anerkennungskonkurrenz, über die Niederlagen auf den Hauptschauplätzen hinwegtrösten, diese Niederlagen aushalten und immer wieder aufstehen, wenn sie wieder einen Schlag in die Magengrube erhalten haben. Es gibt übrigens ein neues Ziel, was die Sache noch brutaler fasst. Erziehung zur Resilienz. Hat das schon mal jemand gehört? Erziehung zur Resilienz. Das ist ein Ausdruck aus der theoretischen Physik. Ein Körper ist resilient, wenn er immer wieder dann, wenn man ihn ordentlich tritt, in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Es ist irgendwie, weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Das wird offiziell so formuliert. Erziehung zur Resilienz. So, was hat das mit Kontrolle zu tun? Der von Heidenmeier formulierten Kontrolle. Angesichts von Lebensumständen, unter denen man ausrasten könnte, und von denen scheint es ziemlich viel zu geben, soll man nicht die Kontrolle über sich verlieren. Wo man schon keine Kontrolle über die Lebensumstände hat, die einem das Leben schwer machen. Das ist der ganze Gehalt der Heidenmeierschen Theorie. Deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass er natürlich auch nur eine einzige Konsequenz, übrigens seit Jahren, wo er sich mit Jugendgewalt und Ähnlichem befasst, aus dieser und ähnlichen Theorien zieht. Was sagt er? Stereotyp? Regelmäßig am Ende von seinen Theorien. Auf die Frage, was man jetzt nun tun kann. Die Frage der Zukunft muss deshalb lauten, woher bekommen junge Menschen, die nicht mithalten können, ihre Anerkennung? Woher bekommen junge Menschen, die nicht mithalten können, ihre Anerkennung? Einem Wissenschaftler fällt es im Traum nicht ein, so einem Soziologen, sich mal die Frage vorzulegen, was ist eigentlich los, wenn so viele junge Menschen nicht mithalten können? Was ist eigentlich in der Gesellschaft, die ganze Teile der Jugend aussortiert? Ihr ein Schicksal, wo sie verzweifeln, zu brutalen Taten fähig sind, kompensieren. Was ist eigentlich los? Nein, das bleibt so. Das muss so bleiben. Das Einzige, worum wir uns zu kümmern haben, ist, wir müssen sie mit Anerkennungsschauplätzen versorgen, in denen sie kompensierend Anerkennung erfahren, dass ihr Selbstbewusstsein dann nachher so aussieht, dass sie das aushalten, was wir auf keinen Fall an ihrer Lage ändern. Bei dem Waldrich genau dasselbe. Der sagt dann, das Loch muss gefüllt werden. Das schenke ich mir jetzt. So, das waren vier Varianten. Jetzt kommt aber die fünfte. Jetzt kommt die fünfte Variante. Jetzt kommt die Variante des Amokläufers. Der als Versager abgestempelte, schulisch als Versager abgestempelte junge Mann, junge Mensch, neulich war es ja gerade wie ein Mädel, hält sein eigenes Selbstbewusstsein gegen das Urteil, was Schule und andere als Konkurrenz eingerichtete Institutionen über ihn gefällt haben und sagt, ich werde euch zeigen, wer ich wirklich bin. Der stellt sich auf und tritt an, diesen geistigen Selbstbetrug, diese Idealisierung seiner eigenen Person als Winner, als jemand, der auch eigentlich mächtig ist, gegen die Institutionen zu wenden, die ihn zum Verlierer gemacht haben. Das ist der Übergang, den der macht. Von wegen, die hätten kein Selbstbewusstsein. Die sind bis zum Rand voll mit Selbstbewusstsein gefüllt und sagen, denen wollen wir zeigen, wer ich wirklich bin. Ich werde euch zeigen, ich bin nicht der ohnmächtige Knilch, sondern ich zeige euch, ich kann Macht über euch ausüben. Und zwar Macht in der brutalsten Form. Ich werde als Herr über Leben und Tod vor euch erscheinen. Und dann kriegt ihr mit, wer ich wirklich bin. Das ist die letzte, brutalste Form der praktischen Realisierung dieses geistigen Selbstbetrugs, den es in unteren Abteilungen überall dann gibt, wenn sich die Mädels diese Schminkgeschichten machen oder die Jungs sich im U-Bahn-Surfen messen. Dann ist der Übergang von dem geistigen Rachegedanken zur Praxis der Rache ziemlich nah. Es muss diesem Menschen dann bloß noch, das bloß immer in Anführungszeichen, mit dem Anspruch auf Anerkennung so ernst sein, dass dieser Gedanke, ich werde es denen mal zeigen, sein Leben ziemlich bestimmt. Dann lebt er für sich ein Leben für die Verwirklichung dieses Anspruchs. Übrigens, sich sein Leben, seine ganze Person, diesem Gedanken zu widmen, ich werde denen mal zeigen, wer ich wirklich bin, das nennt man Ehre. Er verkörpert als Person nur noch diesen Wert, diesen selbst erfundenen Wert von sich selber und will den anderen, den anderen, die er bezichtigt, seine Ehre verletzt zu haben, dafür zur Verantwortung ziehen. Wiederherstellung der verletzten Ehre durch Rache. Das ist eigentlich das, was den Amokläufer treibt. Das ist eigentlich die Erklärung, so wie ich sie mir zurechtgelegt habe. Ich will noch zwei Sachen nachtragen und dann sollten wir darüber ins Gespräch kommen. Mein erster Nachtrag heißt: Ein wichtiges Resultat der bisherigen Analyse, wie ich sie vorgetragen habe, lautet, die Amokläufer sind fürchterlich, im doppelten Sinn des Wortes, fürchterlich normale Produkte der Konkurrenzgesellschaft. Sie haben von Kindesbeinen an gelernt, sich in der Konkurrenz und für sie zurechtzumachen, obwohl sie weder ihre Zwecke noch ihre Mittel in der Hand haben, haben ihre Logik akzeptiert und die Umgangsweisen mit Siegen und mit Niederlagen verinnerlicht. Sie sind Anhänger aller angebotenen Kompensationswege, sofern sie ihren Anspruch auf Anerkennung als wertvolle Person erfüllen. Wenn nicht, dann kann es schon sein, dass sie das alles, was sie in dieser Republik für die Anpassung an die Regeln der Konkurrenzgesellschaft gelernt haben, wie der Amokläufer dann auch gegen diese Einrichtungen wenden. Dabei, und das soll der vorletzte Gedanke sein, wenden Amokläufer noch eine weitere Lektion an, die hierzulande zum politischen, zum öffentlichen Nationalcurriculum gehört. Woher kommt eigentlich dieser Gedanke, jeder Mensch hätte Anspruch auf Anerkennung? Mit dem die Kids groß werden und von dem auch so viele Erwachsene nicht lassen. Das gehört, meine ich, zu einer Gesellschaft, in der jedem früh mitgeteilt wird, er sei, ich drücke es mal in der vulgären Fassung aus, seines Glückes Schmied. Da gehört es dazu. Es ist dieses freundlich ausgedrückt, missverständlichste, weniger freundlich ausgedrückt, verlogenste Versprechen dieser Gesellschaft. Denn es liegt nahe, das Versprechen, dass sich jeder ganz allein um sein Glück hierzulande kümmern darf, was er darf. Das ist die gewährte Freiheit, natürlich nur unter den Bedingungen einer Klassengesellschaft, mit ihren Sachzwängen des Geldverdienens, mit ihren Sachzwängen der Anerkennung des Privateigentums an Produktionsmitteln und so weiter. Dass dieses Versprechen dann wie ein Rechtsanspruch auf Erfolg in der Abteilung Lebensglück genommen wird. Das ist natürlich mit dem Rechtsanspruch auf Erfolg nie gemeint. Hindert aber Erwachsene nicht daran, es so misszuverstehen. Und dann handeln sie auch manchmal so, wie sie es von den Verhältnissen kennen, in denen Interessen immer dann, wenn sie als Recht vorgetragen werden, also Verbindlichkeit beanspruchen können, weil sie mit Gewalt durchgesetzt werden, hierzulande Wirklichkeit werden. Es darf deshalb nicht verwundern, dass junge Leute, die an ihrem unbedingten Wunsch nach Anerkennung, wie an einem sie selbst erfüllenden Rechtsanspruch festhalten. Also nicht nur sagen, das will ich, sondern da habe ich ein Recht drauf. Sich selbst diese Sorte Verbindlichkeit selbst verordnen für ein natürlich eingebildetes Recht. Dass die dann auch sagen, doch, das ist das, was sie gelernt haben, dann darf ich auch Gewalt als Mittel einsetzen. Was sie zur Anwendung bringen, ist nichts anderes, ist als die in Rechte verwandelten Interessen, die hierzulande ihre Verbindlichkeit durch Gewalt erhalten, in das Privatleben übersetzt wird. Also auch nichts Monströses, sondern ein systemkonformes Lernen, bloß gegen die Gesellschaft, weil mit erfundenen Privatrechten gegen sie geltend gemacht. Ich lasse es mal dabei. Okay, Schluss. Mein Zug geht morgen um 9. Das weiß zum einen der Lehrer, dass das nicht unbedingt irreversibel ist, obwohl das so vorgetragen wird. Der weiß, es gibt einen zweiten Bildungsweg. Das weiß der Schüler auch. Und doch ist es doch in der Momentaufnahme doch erstmal von beiden ja irgendwie ernst genommen und ernst gemeint. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, beide wissen, dass es eben der zweite Bildungsweg ist und nicht der erste. Und wenn es der zweite ist, heißt das, er steht sowieso nur als Ausnahme von der Regel zur Verfügung. Und alle diejenigen, die diese Ochsentour des zweiten Bildungswegs hinter sich haben, wissen, was das für zusätzlichen Ärger, zusätzliche Verzichtsleistung und zusätzliche Anstrengungen bedeutet, diesen Umzuweg einzuschlagen. Und noch eine letzte Sache, diejenigen, die die Bildungslandschaft der letzten 10, 20 Jahre verfolgt haben, wissen, dass diese Möglichkeiten, über einen zweiten Bildungsweg dann doch noch das Abitur zu machen und zu studieren, immer weiter eingeschränkt und zurückgefahren werden. Zumindest die Anstrengung ihrerseits entstand, und ich schätze jetzt mal nicht als Hippie-Lehrer ein, sondern als den durchschnittlichen Lehrkörper, dass sie da schon die Klassenkameradschaft, und da komme ich dann gleich aufs nächste schon mit, die Klassenkameraden alle zusammen mitziehen wollten. Zur Klassenkameradschaft, ich glaube auch, dass die Menschen dass die Schüler ja auch schon sehr wohl bürgerliche Subjekte sind und in dem Moment auch schon erkannt haben, dass es unter Umständen manchmal sinnvoller ist, vor einem anstehenden Fest oder einer Arbeit mal so Lerngruppen zu bilden, weil man halt merkt, dass man in der Gesamtkonkurrenz dann besser bei rumkommt, wenn man da halt mal zusammen die Potenziale nutzt, die sich auf einer Lerngruppe ergeben. Und würde auch sagen, dass so tendenziell die Kritik zwar schon an nicht die Kritik, sondern eher der Hass oder die Missgunst auf Streber schon vorhanden ist, aber dass sich in der Klassenkameradschaft schon und deswegen auch Kameradschaft schon eher so auflöst, dass halt gemeinsam versucht wird, irgendwie den nächsten Fest zu bestehen. Und das Dritte, in Bezug auf den Anerkennungswahn der bürgerlichen Subjekte, ich finde die Kritik richtig und würde allerdings den Einwand bringen, eben, dass das Problem daran ist, dass eben die Idioten, in Anführungsstrichen, wie du sie genannt hast, die man mit Suff und Sexualleistungen, mit neu gelernten Kampfsporttricks oder neu gehörten GSP-Referaten, die man damit beeindrucken kann, dass man die oft auch als Freunde bezeichnet und da ja nicht einfach so die Wahl ist, sich einen neuen Kreis zu suchen, weil da eben die genau dieselbe Art und Funktion oder wie, also genau dieselben Mechanismen irgendwie wahrgenommen werden, muss halt die Anerkennung, die man sich holt, auf anderen Ebenen stattfinden. Also ich glaube, man sollte da halt berücksichtigen, dass es halt auch in der Freundschaft und Liebschaftskonkurrenz ist schon so die Mechanismen einfach gibt, die auch durch die bürgerliche Welt ja auch einfach so vordiktiert werden, dass eben das alles bis ins Privatleben hineinreicht, dass man eben selbst im vermeintlichen privaten bestimmten Konkurrenzmechanismen unterlegt und man sich da einfach nicht raustragen kann. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Den teile ich gar nicht. Dein Urteil, das Privatleben sei sozusagen präformiert durch die Konkurrenz, die an den Hauptschauplätzen, wie ich gesagt habe, das Leben der Menschen regeln. Das Privatleben ist das erstmal seiner Logik nach das glatte Gegenteil. Wie kommen Menschen privat zusammen? Weil sie gleiche Interessen haben, weil sie befreundet sind, weil sie sich lieben, weil sie, was gibt es noch, bei Verwandtschaft wird es schon kritisch, bei Nachbarschaft wird es noch kritisch, macht ja aber nichts. Bleiben wir bei den ersten drei Abteilungen. Gleiche Interessen, Freundschaft, Liebe. Das sind Abteilungen, die gibt es hier in dieser Gesellschaft, die sind als diese privaten auch zugelassen. Da ist das Verhältnis nicht durch, ich will besser sein als du, charakterisiert. Ich will als Sieger dastehen über dich. Sondern da sind die Verhältnisse bestimmt durch gemeinschaftliche Regelung dessen, was gerade der Gegenstand ihres Interesses ist. Also was weiß ich, eine Sportabteilung, eine Bergwanderung, ein Fest oder die Gründung einer Wohngemeinschaft oder ähnliches. Oder von mir aus auch einer Familie, ist mir jetzt wurscht. So, da hat erstmal Konkurrenz gerade nichts zu suchen und soll sie auch nicht suchen. Wenn, wie du völlig richtig sagst, von der Phänomenologie her, große Teile dieses Privatlebens jetzt aber als Konkurrenz stattfinden, dann ist das die Zutat der Menschen, der privaten Menschen selber, dass sie auf einmal meinen, in diesem Bereich müssten sie auch noch sich vorstellen als derjenige, der als erster oben auf dem Berg ist, der, wie das im Liebesleben zugeht, muss ich euch ja nicht erzählen. Die ganzen Geschichten und so weiter. Das ist ihre eigene Leistung. Und die macht manchmal auch im funktionalen Sinne mehr von dem, wie Privatleben laufen soll, kaputt, als es dem Staat lieb ist. Deswegen er da auch schon manchmal eingreift. Also das ist wirklich die Eigenleistung der Leute. Deinen Gedanken würde ich retten, wenn ich sage, naja, das haben sie sich nicht ausgedacht, woher die Logik der Konkurrenz kommt. Das haben sie aus den Hauptschauplätzen der Konkurrenz. Aber die Übertragung ist erstmal die Übertragung in einen, ich sag mal, sachfremden Privatbereich. Macht das Fernsehen. Ja, klar. Ja, eben. Natürlich. Ja, da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Gesellschaftlichen Zusammenhang. Aber es ist nicht einfach nur eine individuelle Tat. Nee, das wäre wirklich schön. Hätte man eine einfache Lösung dafür. Nein, nicht aber nur das Fernsehen. An der Anerkennung hängen, sondern wie kann man eigentlich drauf den außen vor bleiben, dass jetzt, sag ich mal, nicht der Erfolg beim Sex, sondern einfach so die Erfüllung sexueller Wünsche an sich, gerade für Menschen im männlichen Geschlecht, so sehr an der Anerkennung hängt, die sie halt so bekommen. Also, dass sie halt so irgendwo von anderen Leuten geschätzt werden. Also, das ist so? Ja schon sehr wichtig. Ja? Ich würde gerne mal seine ersten beiden Punkte eingehen, dann auf seinen TV-Spruch und dann auf das, was du gesagt hast. Das, ich weiß nicht, warum hier die Teilnehmer weiblichen Geschlechts nicht schon auf den Tischen stehen bei deinem Spruch. Also mein Vermögen ist es anders. Also, nochmal eben. Ich würde vielleicht ja. Nochmal kurz einen Nachtrag zu, ja. Zu den Punkten, die wir gerade abhängig machen. Ich sage ja nicht, also den Leuten, die übernehmen. Ich glaube eben auch, dass das durch Ideologie halt funktioniert, dass der Staat nicht irgendwie sagt, ja, okay, wir gestalten es jetzt so, dass im Privatleben dieselben Regeln noch gelten und finden dafür irgendwelche Gesetzeslücken, aber es ist schon so eine ideologische Forcierung irgendwie von Gesellschaft, die da stattfindet. Und den Leuten geht es ja nicht darum, also den Leuten, die diese Prinzipien so anwenden, die auch einen relativ aufgeklärten Zugang zur Welt haben, denen geht es ja dann nicht darum, zu sagen, dass sie es richtig finden, anerkannt zu werden, sondern dass das Ergebnis aus der Anerkennung schon ist, aha, okay, ich kann mich jetzt, was weiß ich, ich fange halt was mit der an oder mit dem oder wie auch immer oder bin, was weiß ich, werde in meinem Freundeskreis immer anrufen, anstatt anrufen zu müssen oder keine Ahnung, das ist ja dann das praktische Ergebnis eben aus diesem Prozess. Ist es nicht. Nochmal, der Ausgangspunkt. Übrigens, dein TV-Hinweis ist überhaupt kein Widerspruch zu meinem Argument, sage ich gleich noch was dazu. Das finde ich richtig, was du sagst. Nochmal der Ausgangspunkt. Gerade wenn du über Freundschaft redest. Da rufen Freunde an, da ruft jemand an, der dein Freund ist und sagt, hast du heute Abend Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Was passiert denn da? Sagst du, oh, ich finde es klasse, dass der mich angerufen hat? Oder sagst du, okay, das könnte ein netter Abend werden, ich habe nichts anderes vor, mit dem gehe ich gern dahin. Merkst du die Differenz? Merkst du nicht? Doch, merkst du. Gut. Das Zweite, das ist der Witz. Und das Erste, wenn das Erste da ist, dann merkst du, wie das weitergeht. Ne? Dann sitzt du am Telefon und sagst, wann ruft mich mal wieder ein Freund an? Was ist denn los mit mir? Warum rufen die mich denn nicht an? Habe ich die falschen Freunde oder bin ich vielleicht jemand, der keine Freunde mehr haben kann? Merkst du, welche Übergänge dann sofort daraus folgen? Und die zerstören das alles. Und ich sag dir, das, was du da angesprochen hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist genau dasselbe. Also ich... dass es so zugeht und dass das männliche Geschlecht immer den Beweis haben will, er sei überhaupt der Größte im Bett und so. Das stimmt ja. Aber man muss mal überlegen, was da passiert. Ne? Das ist der Übergang dazu, dass es Mord und Totschlag im Schlafzimmer gibt. Mord und Totschlag im Schlafzimmer. Wenn nämlich dieser Beweis nicht kommt, egal wie die Bettleistung war, wenn die Frau sagt, ach weißt du, da habe ich schon was Besseres erlebt. Und ein Mensch so drauf ist, der sagt, daran hängt meine Anerkennung als Angehöriger des männlichen Geschlechts, ja, der sieht sich in seiner Ehre verletzt und der schlägt zu. Das ist meilenweit entfernt davon, einfach zusammen Spaß zu haben. Also ich meine jetzt auch rein innerpsychisch, gerade wenn man die Erfahrung nicht hat so und man will das jetzt halt. Und man will jetzt nicht der Größte sein, sondern man will es halt einfach nur und man weiß jetzt nicht so, was Liebe ist und man hat nicht so viel Geld. Und man ist jetzt auch nicht überall anerkannt als der super tolle Typ, dann ist es manchmal schwierig, es einfach nur zu bekommen. Also da möchte ich mich nicht weiter zu äußern. So eine gewisse, ja, fast eine Aggression gegen Frauen entwickeln. Einer von denen hat ja auch ein paar mehr Frauen gebracht, glaube ich, habe ich gehört. Also verhältnismäßig, gab es da irgendwas? Nee. Na egal, auf jeden Fall. Sie müssen halt nichts dafür tun. Also auf jeden Fall nicht einfach die Erfahrung zu machen. Vielleicht um richtig befriedigt zu werden, da weiß man manchmal auch nicht, wie man das anstellen soll. Aber ja, aber den Übergang habe ich doch gerade erzählt. Ja. Das habe ich an seinem Beispiel gemacht. Ein Mensch, der so drauf ist, ich werde nicht geliebt, ne? Der hat erstmal diesen verrückten Zweck. Er will geliebt werden. Müssen wir mal vorstellen, das ist jetzt eine Variante von dem Anerkennungszeug, ne? Das ist erkennbar. Ich will geliebt werden. Warum ist das verrückt? Weil das die vollständige Gleichgültigkeit gegenüber dem Menschen ist, mit dem man vielleicht was zu tun haben will. Ich will nicht geliebt werden, sondern ich fände es gut, wenn ich auf jemanden treffe, den ich mag und der mich auch mag. Punkt um. Aber geliebt werden ist die absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem, der mir, Hauptsache er bringt mir Neigung entgegen. Hauptsache er dokumentiert mir, dass er mich liebt. Dann wird die Liebe zur Dokumentationsabteilung. Und wehe, sie wird nicht dokumentiert. Dann ist schon wieder die Faust locker. Warte mal hier vorne, wa? Meintest du das jetzt so ganz abstrakt? Ich will überhaupt geliebt werden oder konkret auf eine Person? Nein, die Frage war ja als Abstrakte. Ich will geliebt werden. Das ist die Verrücktheit. Das ist parallel zu dem Anerkennungswahn. Ja. Was anderes ist natürlich, du hast dich in eine Frau verguckt. Da ist es natürlich selbstverständlich, dass wenn du dich in die Frau verguckt hast oder das Mädel sich in den Mann verguckt hat, dass man nichts schöner findet, als wenn es auf Gegenseitigkeit basiert. Aber das ist, kann man nicht erzwingen, das weiß man ja. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Wir haben fürchterlich Pech gehabt. So, da hinten. Ja. Was meinst du, wie zustande kommt, seit der letzten großen Bildungsreform, es mit schöner Regelmäßigkeit so aussieht, dass 70% des jeweiligen nationalen Jahresnachwuchs auf die beiden Abteilungen der Restschulen verschoben werden? Mittelschule, Realschule und Bitte? Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn heutzutage davon geredet wird, Bildung ist Humankapital, was heißt denn das eigentlich? Ich mache eine Kurzfassung, sonst müsste ich hier über die ganze aktuelle Bildungsreform reden. Heute wir brauchen mehr Humankapital. Dann heißt es, wir brauchen mehr Leute, die so ausgebildet sind, dass deren Ausbildung den ökonomischen Standort Deutschland voranbringt. Das ist die ganze Sache. Bitte? Lauter bitte, da hinten. Das kommt gerade wieder in den ganzen. Dass sie einerseits sagen, wir wollen Leute besser ausgebildet werden, aber dann wird anstelle die in der Schule schwächer sind, mehr Zeit zu investieren, werden sie einfach auf irgendwelche reale Hauptschulen gestellt. Also ist das nur so eine Vermutung von Ihnen oder gibt es tatsächlich diese Quoten? Also, nein, das ist keine Vermutung. Dieses Jahr 70%, nächstes Jahr 73%. Das ist überhaupt keine Vermutung. Das ist. Es ist in jeder Statistik nachzulesen. Das stellt sich ja nicht auf die Wahlkampagne vor. Es war ein Beschluss auf dem letzten SPD-Parteitag, dass sie in Zukunft in absehbarer Zeit, das haben sie nicht genau festgelegt, statt 30-40% haben wollen, die dann weiter zu den Schulen gehen. Und zwar wollen sie 40 statt 30% Universität plus Fachhochschulen? Also auch die Universität, die jetzt neu so organisiert ist nach Bachelor und Master. 40%. Und sie haben noch was anderes beschlossen. Sie haben beschlossen, dass sie das Studium so organisieren, dass weniger Abbrecher rauskommen. Wie sie das organisieren wollen, weiß ich nicht. Alles verweist nur auf eines. Die Kriterien, die da im Spiel sind, nehmen jeweils Maß an außerschulischen Gesichtspunkten. Das habe ich eben gesagt. Warum wird bei diesem Beschluss, den er zitiert, 40% sollen es sein, immer dazu gesagt, mit Schwerpunkt auf Naturwissenschaften? Warum wird das immer gesagt? Ja, weil Naturwissenschaften, das ist der Bereich, von dem sich die bildungspolitisch Verantwortlichen erwarten, dass daraus Manpower rauskommt, die sich umsetzen lässt in Wirtschaftskraft, die auf dem Weltmarkt erfolgreich ist im Niederringen der Großkonzerne der anderen Nationalstaaten. Das ist der einzige Gedanke. Ich kann es auch nochmal so sagen, wer sich erinnert, wer ein bisschen studiert hat in den Bereichen. Die erste sogenannte Bildungskatastrophe wurde ausgerufen, Ende der 60er Jahre, wurde ausgerufen, als den Bildungspolitikern auffiel, dass im Vergleich zu den übrigen europäischen kapitalistischen Ländern, aber auch Amerika, die Anzahl der Abiturienten in Deutschland bei 15% liegt, also ungefähr die Hälfte ausmacht von der Anzahl in England, Frankreich und so weiter und so fort. Da haben die einen Schluss gezogen. Ob der stimmt, ist jetzt wurscht. Der Schluss heißt, wenn wir so wenige Abiturienten haben, dann gerät Deutschland in der Konkurrenz der Standorte ins Hintertreffen. Also müssen wir was tun. Nur dieser Gesichtspunkt. Dann haben sie mehr getan, dann waren es mal 30, mal 35 und dann erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch daran, dass mal das Wort von der Bildungsschwemme auftauchte. Da waren es auf einmal wieder zu viel. Da gab es auf einmal ein akademisches Proletariat, da wusste man gar nicht, wohin mit den Akademikern. Weil es ist ja nun mal so, gebraucht wird, was nachgefragt wird. Und nachgefragt wird von öffentlichen und privaten Arbeitgebern. Und die entscheiden das Angebot, dass sie auf dem Arbeitsmarkt präsentieren, nach ihren Konkurrenzkalkulationen auf dem nationalen und auf dem Weltmarkt. So schlicht ist es. Und dass man das in der Schule nicht merkt, dass es von Anfang an eine Konkurrenzveranstaltung ist, das ist schon bemerkenswert. Das muss ein bisschen damit zusammenhängen, dass man erstens keinen Begriff hat von Konkurrenz und sich stattdessen Konkurrenz immer wie Mord und Totschlag vorstellt. Und nicht als das ganz normale Vergleichen, das sich aneinander relativieren, was tagtäglich passiert, was mit jeder benoteten Arbeit passiert. Da ist sie, das ist die institutionalisierte Konkurrenz, egal wie die Menschen drüber denken. Das nur mal dazu. Da fällt mir ein, Dein erster Punkt, der fehlt noch. Da hat er gesagt, aus seiner persönlichen Erfahrung heraus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das gar nicht der Standpunkt der Lehrer, dass sie Sortierungsmeister sind, Selektionsgehilfen oder wie immer man sie beschimpfen mag. Ist ja noch schöner. Das ist ja noch schlimmer. Die haben nicht mal einen Begriff von ihrem Beruf. Stimmt. Ja, leider haben sie keinen Begriff von ihrem Beruf. Sie würden wahrscheinlich auch in seelische Nöte kommen, wenn sie jeden Morgen in die Schule gingen mit dem Urteil, verdammt nochmal, jetzt muss ich schon wieder, meinen Beitrag dazu leisten, dass große Teile des nationalen Nachwuchs nicht das kriegen in ihrem Leben, was sie sich wünschen. Also legen Sie sich Ihren Beruf schön zurecht und tun auch sehr viel dafür, fördern und helfen und richten Nachmittagskurse ein und so weiter. Und was kommt regelmäßig raus? Jene von mir genannte Verteilung, die sich am Jahresende in jedem Fach als steile oder flache Gaußsche Normalverteilung nun mal niederschlägt. So ist es nun mal. Also kann man einen doppelten Schluss draus ziehen. Der erste ist, stimmt. Sie haben keinen Begriff von dem Inhalt Ihres Tuns, machen sich lieber einen blauen Dunst vor und erklären Ihre Zusatzleistungen und Ihren guten Willen für den Zweck Ihrer Tätigkeit. Und zweitens wollen daran auch nichts ändern. Wenn ich mit Lehrern diskutiere, dann sind die aufgebracht, meisten, und sagen, ich tue doch, von morgens bis abends tue ich. Ich helfe und neulich war ich sogar bei der Familie und habe denen noch nachmittags geholfen. Tja, stimmt. Bis zum Burnout sind sie erfolgreiche Selektionsagenten der Bildungspolitik. Jetzt war noch ein zweiter Punkt von dir. Den kann ich kurz machen. Lerngruppen bilden, ja, das gibt es. Wofür? Nicht damit man was Gescheites lernt, von mir aus in der Gruppenarbeit gescheit was lernt, sondern als Vorbereitung auf, du hast es ja selber gesagt, die Konkurrenz. Bums. Ja. Den. Bitte? Richtig. Das ist genau dieselbe, jetzt kann ich auf den Bildungsstreik mal eingehen. Die Schüler, die jetzt am 15. bis 19. den Bildungsstreik ausrufen, die haben sich 7 Forderungen ausgedacht. Die sind fast alle zu erklären aus dem geschädigten Konkurrenzinteresse der Schüler. Sie fordern kleinere Klassen, große Lehrer, kleine Klassen, mehr Lehrer. Was ist denn das? Jetzt bitteschön, an Schule denken. Kleinere Klassen, mehr Lehrer heißt in der Tat, da kann sich der Lehrer vielleicht mehr um den Einzelnen kümmern. Stimmt. Da kann es vielleicht sogar möglich sein, dass man den einen oder anderen Lernstoff mehr kapiert. Stimmt. Und im Resultat, was heißt es? Konkurrenz sortiert auf höherem Niveau. Nichts anderes als das. Ja, so ist es. Ein paar andere Forderungen fallen noch auch in diese Abteilung rein. Ein Satz zu dir. Du hast nur erzählt, dass es im Fernsehen eine Fülle von Beispielen gibt, gerade auch in diesen Vorabendserien, in denen es das Privatleben wüst als Konkurrenz organisiert, vorgeführt wird. Aber ich bitte mal darauf, diese Vorabendserien daraufhin mal zu begutachten. Das ist nicht die Propaganda der Konkurrenz im Privatleben, sondern wenn die Konkurrenz dysfunktionale Konsequenzen hat für die Familie oder das, was die Familienmitglieder machen, dann gibt es immer in der Serie den Bruch, dass gesagt, wir müssen uns alle wieder lieb haben. Also das ist schon ein bisschen immer die Sorge dafür, ja, das gibt es und manchmal belebt auch ein bisschen Konkurrenz und Vergleicherei das Geschäft, aber man darf es nicht übertreiben. Das ist immer die doppelte Botschaft. Und welchen Schluss jetzt der einzelne Privatmensch in dem Privatleben, das auf einer anderen Grundlage organisiert ist, zieht, das ist immer noch seine Entscheidung. In der schulischen Konkurrenz im Betrieb hat er das nicht in der Hand. Das ist als sein Sachzwang organisiert. Da kann er nicht anders. In der Privat, da kann er sagen, nee, also das Mädel, wenn du mir so kommst, von mir immer Beweise haben willst, dass du der Größte bist, dann trennen sich unsere Wege. Mach das mal im Betrieb, das geht nicht. Also Zustimmung, bloß die Grundlage bleibt und das ist, was sie daraus machen, ist dann wirklich ihre Sache. Jetzt war, wo war, er war noch. Unsäglich. Ja, aber davor. Unfassbar. Unfassbar. Und halt, dass sie meinten, dass das nicht beschreibbar sei oder dass das nicht erklärbar sei. Und ich stelle halt fest, dass sie das ja, glaube ich, auch nicht erklärt haben. Also sie haben ja gesagt, okay, wenn Kinder diese Anerkennungssucht entwickeln und dann in die Situation kommen, Anerkennungsentzug zu empfinden von dieser Sucht, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf die sie zurückgreifen können. Also entweder sagen sie, ich bin der tolle Kickboxer oder ich bin anderweitig Mutter oder halt sie fallen in diesen Amoklauf. Aber die Unterscheidung ist jetzt von Bedeutung. Warum der Amoklauf und nicht die Kickboxschule oder warum nicht der Angelkurs und Fallen oder so? Das ist nicht ganz korrekt wiedergegeben. Aber ich glaube, Ihr Problem oder dein Problem ist sowieso noch ein anderes. Ich sage nochmal eben, wo ich meine, dass es nicht korrekt wiedergegeben ist. Ich habe in der Tat gesagt, es gibt in dieser Anerkennung, in diesem Anerkennungswahn verschiedene Möglichkeiten, sich zu organisieren. Der Amokläufer war derjenige, der sagt, ich lasse es mir nicht gefallen, dass ich als jemand vorgeführt wird, der kein cooler Typ ist, der keine Macht hat, der hält an seinem selbstbetrügerischen Ideal von sich selbst fest und sagt jetzt, ich zeige es der Gesellschaft. Und jetzt habe ich noch was angehängt. Ich habe gesagt, das machen, diesen Übergang, dazu gehört was. Dazu gehört nämlich diese betrügerische Selbstidealisierung, die muss zum Lebensinhalt werden. Die muss ihn wirklich ganz erfassen. Also das, was ich... Entschuldigung. Kleinen Moment. Dass es nur auf Grundlage des Geschlechtes nicht möglich ist, weil man eben Macht braucht, um... Können wir das mal anders machen? Ich wünsche dazu erfüllen. Kleinen Moment, mal eben. Ja, okay, machen Sie weiter. Aber nein, ich möchte auf Sie eingehen und deswegen will ich alles hören, was Sie sagen. Deswegen mache ich ja meinen Satz zu Ende. Also wenn es diesen Punkt erreicht hat, dem Menschen wirklich eine Sache seiner Ehre ist, dann steckt da auch drin, was ich in dem Nachtrag gesagt habe. Dann sagt er, ich habe einen Anspruch drauf, dass ich meine Ehre wiederherstelle. Übrigens, das ist derselbe Übergang, den in Berlin oder in Hamburg, wo es war, oder ich glaube in beiden Städten, der türkische Bruder im Kopf hatte, als er seine türkische Schwester umgebracht hat, die Ehre der Familie verletzt hat. Das muss noch dazukommen. Also das sind die Schritte, die er im Kopf haben muss, wenn er diese Sache macht. Jetzt habe ich den Verdacht, ich äußere ihn mal, wenn es nicht das ist, was Sie meinen, müssen Sie sagen. Aber man kann jetzt immer noch nicht sagen, wer das macht und wer das macht. Ich meine jetzt nicht, dass das man mir individuell auch das okay. Fassen kann oder so. Und ich meinte halt so tatsächlich, was ist der Unterschied, was ist dann die Begründung, warum einige das anders machen als andere. Und dann sagt sie halt, okay, ein gesteigerteres Bedürfnis nach dieser Anerkennung oder ein größerer. Es ist nicht nur einfach ein Komparativ. Es kriegt eine neue Qualität, wollte ich gesagt haben. Ach, was, eine kleine Sache mit der Ehre, da kenne ich mich auch ein bisschen aus. Hoffentlich nur theoretisch. Nee, sicherlich auch praktisch. Ich glaube, dass mit der Ehre und mit diesem Ehrenmord, das ist hochgradig familiär legitimiert, wohingegen dieser Amoklauf das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Das ist vom Vater angewiesen worden. Also ich sage, das ist genau nicht nur legitimiert, sondern das ist fast eine Pflicht. Ja, also ich glaube, dass hier sowas, das sind halt individuelle Kurzschlüsse, diese Amokläufe, könnte man sagen, die sind überhaupt nicht von irgendwem legitimiert. Aufpassen. Also nur der Unterschied zu diesem Bedürfnis nach Anerkennung im Unterschied zu Ehre. Also ich fand das am Anfang interessant und gesagt, ja, stimmt das, passt das? Ich will das mal so einordnen. Ich wollte nicht behauptet haben, dass die Amokläufer diejenigen sind, die die Ehre gepachtet haben. Ich habe bloß gesagt, die machen den Übergang zur, die Anerkennungsfrage wird bei ihnen zur Ehrfrage. Denselben Übergang am ganz anderen Material machen die, von denen du gerade geredet hast. Die haben die Familienehre. Da werden bestimmte Werte oder Zusammenhänge der Familie werden ergreifen von dem Menschen so Besitz, dass alles andere unwichtig wird. Und dann ist der Übergang. Jetzt nehme ich noch ein anderes Feld. Übrigens, man kann die deutschen Dramen, ne? Da ging es auch immer um Ehre. Und nachher musste man den Theaterboden wieder wischen, weil so viel Blut da geflossen war. Das Feld der Ehre, was ist denn das, bitteschön? Also das Material für Ehre ist die betrügerische Selbstidealisierung, die Familie, der Stamm, übrigens auch der Verein. Der Hooliganismus ist eine Form, in der sich der Mensch als Verkörperung der Ehre des Vereins fühlt und praktiziert. Der Ehre, der nämlich heißt, mein Verein darf nicht verlieren. Wenn mein Verein verliert, ist meine Ehre verletzt und dann muss irgendjemand muss dafür Prügel kriegen. Und der letzte Bereich der Ehre ist die Nation. Ist die Nation. Nationalismus ist eine Abteilung, Nationalismus des Bürgers ist eine Form der praktizierten Ehre, gerade wenn sie nach außen und nach innen gewalttätig wird. Jetzt war aber, ich würde gerne nochmal eben jetzt Ihnen, der da eben, den ich eben ein bisschen abgewirkt habe, sag nochmal deinen Beitrag. Ich hatte das ja so eingeworfen, irgendwann als ein Satz mich aufgereizt hat. Ja. Welcher war das so gewesen? Also, genau, Sie hatten wieder von der Anerkennungslust, glaube ich, gesprochen und ich hatte halt wieder darauf abgehoben, dass es auch sein kann, dass da jemand ist, der braucht jetzt gar nicht so die Anerkennung, aber der hat ihn irgendwie doch trotzdem halt Lust. Und worauf? Gar nicht, was worauf? Der, auf Körper. Ach so. Auf Körper ist schöner Mädchen. Warum nur schön? Ja, manchmal auch nicht so schön, aber zum Beispiel schön. Und wieder wird es mein schönes. Manche Leute wünschen sich das einfach. Warum sie sich das wünschen, das ist ein großes Rätsel. Wissen wir nicht. Ja, und nun? Also ich habe jetzt die Aktion Bonobo laufen bei Retterplace.org und ja, das wollte ich auch kurz ankündigen und sie soll halt verhindern, dass halt irgendjemand aufgrund seines Geschlechtes eingeschränkt ist, halt auf das Streben nach Anerkennung zu verzichten, weil halt sein ganzes Befriedigung ein bisschen hinsichtlich, also ein bisschen manchmal auf Marken zu hinschreiben. Also ich will an dem, was du oder sie gesagt haben, nicht kritisieren, dass da fehlt die Lust auf Körper schöner Männer. Sondern ich finde diese Lust auf Körper schöner Mädchen oder Männer, finde ich zum Kotzen. Ja. Jedem das Seine. Nein, das ist eben nicht jedem das Seine. Da muss man, es ist doch nicht so, dass nein, andersrum. Ich sag mal, warum ich das zum Kotzen finde. Die Argumentation ist eigentlich wieder dieselbe, wie die wir vorhin gehabt haben beim Bedürfnis nach Liebe. Das ist eine Form der Abstraktion von dem, was der Mensch mit dem schönen Körper ist. Eine totale Abstraktion davon. Da gilt er als ein Stück wohlgeformtes Fleisch. Ein Stück wohlgeformtes Fleisch ist nichts anderes als Natur. Also wird all das, was da eigentlich wichtig ist an dem Menschen, dass er was will, dass er einen Verstand hat, dass er Urteile hat, dass er seine Liebe begründen kann, dass er seine Ablehnung begründen kann, einfach mal durchgestrichen. Gilt nicht. Du bist für mich schöner Körper und wenn du nicht für mich schöner Körper sein willst, es ist ein Übergang, den werfe ich dir nicht vor. Ich sage dir bloß, denk mal drüber nach. Ja? Der steckt da drin. Wenn du nicht schöner Körper sein willst, dann sorge ich dafür, dass du für mich nichts anderes bist als schöner Körper. Das ist der Übergang zur Vergewaltigung. Denk mal drüber nach. Aber ich glaube, das Thema sollten wir wirklich nicht weiter vertiefen. Ich hätte noch den Einwand dazu, dass wir danach wohl abbrechen müssten, weil dann ist es 8:30 und dann dürfte bald der Hausmeister oder der Wachschutz auch noch durchgehen. Schade. Und ich habe das mit dem Geliebtwerden vielleicht noch nicht ganz gefressen, wie Sie das dargestellt haben, weil in meiner Vorstellung hängt das in etwa so zusammen, wie Sie das auch erklärt hatten mit dem Attentäter oder Amokläufer, der die Konkurrenzlogik nur verschärft, wiederholt und damit bestätigt. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich mit dem Drang nach Geliebtwerden, weil ich das eigentlich auch als Pendant einer Gesellschaft sehe, die sich ihre Beziehungen so entliebt hat, versachlicht hat, dass ein Menschen das nicht nur einfach aus dem falschen Denken heraus entsteht, dieses Bedürfnis geliebt zu werden, sondern dass das ein ganz realer Druck ist, wo er in seinen ganzen sozialen Verhältnissen eben gerade immer nicht das bekommt, was ein Mensch sein ausmacht, in einem Dialog mit anderen Menschen bestätigt zu sein. Das ist ja ersetzt worden durch diese versachlichten und diese Warentauschbeziehungen. Und insofern interpretierte ich mir eigentlich den Amokläufer auch schon eher als einen, der Gesellschaft da auch nochmal den Spiegel vorhält. Ich bin auch einer der, oder ich bin der Eigentliche, der von euch nicht geliebt wurde. Mich habt ihr ans Kreuz geschlagen und ich muss die Sache jetzt umdrehen. Das ist dieses Racheprinzip. Und er macht dann genau dasselbe, was alle Menschen auch empfinden, aber nicht mit der Mut zu so einer Tat hinschreiten oder nicht verrückt genug sind, zu glauben, da wäre eine Lösung. Und insofern ist dann, so wie ich mir das jetzt vorstelle und gerade erklärt habe, der Amokläufer eigentlich nur ein Paradebeispiel für das, was die Gesellschaft selber ist, nämlich im höchsten Grade nekrophil. Was ich liebe, muss ich einkästeln, muss ich einen Zaun drum haben, damit es mal nicht wegläuft, muss ich möglichst dingbar machen können, ne, mit dem Körper, muss ich annageln können, muss ich festhalten, im Prinzip muss ich es töten können. Also lieben heißt in unserer Zeit zu töten. Und genauso, das haben Sie auch verwiesen drauf, ne, macht die Nation das. Ne? Also sie zieht in Kriege und beweist damit ihren Anspruch, sich einzuverleiben. Und das ist der nekrophile Inhalt dieser ganzen Geschichte, wo der Amokläufer eigentlich genau den Anspruch ausdrückt, der auch in dieser Gesellschaft ein realer Anspruch bleiben muss. Das ist nicht einfach nur ein Irrtum, was er macht. Ja? Ja. Das ist ein Artikel von dir. Wolltest du dazu was sagen? Nee. Dann sage ich erstmal was dazu. Ich will mal das Stichwort Spiegel aufgreifen. Das Stichwort Spiegel, das kann ich stützen. Alles andere finde ich problematisch. Spiegel insofern, das sollte ja ein bisschen ein roter Faden sein meines Vortrages, als ich gesagt habe, alle Vorstellungen, die kursieren, wissenschaftlich und öffentlich, das sei irgendetwas Monströses, was mit den Prinzipien dieser Gesellschaft nichts zu tun hat. Das stimmt nicht. Ich habe versucht zu zeigen, dass die Normalität der Gesellschaft, die als Konkurrenzgesellschaft organisiert ist, die Normalität und nicht die, das war so ein bisschen die Richtung, in die du oder sie gedacht haben, die Abnormität. Nein, die Normalität der Gesellschaft findet sich in dem wieder. Natürlich in einer Weise, die dann gegen die Ordnungsprinzipien der Gesellschaft gewandt wird. Ich kann vielleicht da nochmal ganz kurz den einen Scherz machen, den ich in mehreren Artikeln, ich glaube im Buch ist er auch drin, im letzten Buch. Fünfte Klasse, Gymnasium. Mädels und Jungs sollen in die Hefte vorne draufschreiben. Als erstes, in jedes Heft. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Das ist auch die Variante Erziehung zum Selbstbewusstsein. Jetzt will ich mal nur einen Gedanken daran nochmal deutlich machen. Ich bin wertvoll. Wer das denkt, wer das wirklich denkt und diese Abstraktion nicht für leer und hohl und konkurrenzidealistisch erklärt, sondern wer das denkt und jetzt eine negative Erfahrung nach der anderen im Privatleben, im Freundeskreis, in der Schule oder wo auch immer macht. So. Was macht der jetzt? Ich bin wertvoll. Da gibt es wieder die drei Möglichkeiten. Macht mir doch nichts aus, ich bin wertvoll. Oder bin ich wirklich wertvoll? Oder ich zeig's denen mal, dass ich wertvoll bin. Also in der Logik des Selbstbewusstseins, das hier als normales Erziehungsziel mit seiner Anpassungsfunktion propagiert wird, noch ganz jenseits von Nekrophilie, das ganz normale pädagogische Geschehen bestimmt, stecken diese Umkehrungen drin. Darauf wollte ich raus. Ich wollte dich erst fragen, weil du gerade mal da bist. Und zwar, die Frage, die du jetzt gestellt hast, bin ich wertvoll, das sagst du in so einem Süddeutschen Zeitung-Artikel, bin ich wertvoll, welche Verlaufsform dieser Selbstzweifel annehmen kann, muss nicht ausgemalt werden. Das heißt, es läuft auf Suizid hinaus. Und das scheint ja hier in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so ein Skandal oder so ein Problem darzustellen, außer dass sie sagen, Kinder, bleibt mal fein ruhig. Wenn ihr jetzt die Resultate des schulischen der Konkurrenz geliefert kriegt bei den Zeugnissen und die Eltern werden angewiesen, ja, seid doch nicht so hart mit denen, sind doch bloß Zeugnisse. Ja? Die wissen schon, das, was du jetzt sagst, muss nicht ausgemalt werden, dass das schon mal auch als Suizid über die Bühne geht. Ja, mit dem Zeugnis. Das ist aber in der Gesellschaft, in der wir leben, also wird nicht als Skandal oder irgendwie herausragend angesehen. Ja. Im Gegensatz zu dem, wenn eben die andere Umkehrung, die wir heute am Wickel hatten, ne, der Fall ist. Ja. Mit dem Zeugnis kann ich nicht nach Hause kommen. Kennt man doch. Ne? So. Da hänge ich mich lieber auf. Übrigens eine kleine Bestätigung, es ist aber wirklich nur eine Fußnote zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe mal irgendwann, hat mich gerissen, versucht rauszufinden, gibt es eigentlich eine Statistik über Schülerselbstmorde und ihre zeitliche Zuordnung zum Jahresende, zum Zeugnis, gibt es nicht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe wirklich recherchiert. Das ist nicht so schön, das macht man nicht so gern. Noch eine letzte Frage. Ach, nochmal, übrigens, als Lehrer, ne? Da hängt doch tatsächlich jedes Mal, bevor es das Jahresabschlusszeugnis gibt, am schwarzen Brett, groß gedruckt die Nummer für die Telefonseelsorge in einigen Schulen. Wenn das nicht schon der Skandal ist, so. Versetzt wird und wer auf die Realschule und wer auf die Hauptschule. Also ich kenne aus eigener Erfahrung, zu meiner Zeit aufs Gymnasium kamen nur die Akademikerkinder. Mhm. Kein anderer. Und das lag nicht nur an der Leistung, was ja auch diese PISA-Studie beweist, dass also die Leistungsunterschiede beim PISA-Test nicht deckungsgleich sind mit den Einstufungen für die einzelnen Sekundarempfehlungen. Also da würde ich sagen, als letzte Sache, ich glaube eher, dass man könnte ja sagen, das Problem ist, dass die Leute viel zu wenig Ahnung von Konkurrenz haben in Deutschland, dass man denkt, okay, Stammesdünkel, ich gehöre dahin, und wenn man dann schlechte Noten bekommt, das ist dann eher dieses Fallen ins Bodenlose. Und es ist vielleicht in der Realität gar nicht so schlimm, mal eine schlechte Note zu bekommen oder halt kein Abi zu bekommen, das Leben geht weiter. Also ich will nicht bestreiten, dass es sowas gibt. Dass auch sowas wie Standesdünkel unter Akademikern eine Rolle spielt bei der Zensierung. Will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist nicht das Prinzip der ganzen Sache. Das, was Sie ansprechen, was in PISA in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, was man aber schon seitdem es dieses dreigeteilte Schulwesen gibt, weiß, dass halt Kinder aus den Unterschichten es verdammt schwer haben, bis zum Abitur sich durchzukämpfen. Und dass unbegabte Kinder aus den Oberschichten es verdammt schwer haben, in die Realschule zu kommen, weil sie werden trotzdem hochgereicht. würde ich aufpassen, allein schon bei der Kategorie unbegabt, würde ich eine Frage zeigen. Aber ich will den Gedanken mal eben nochmal sagen, der mir wichtiger an der Stelle zu sein scheint. Man muss zwischen der Konkurrenzform und den Konkurrenzvoraussetzungen unterscheiden. Die Konkurrenzform lebt von der Gleichbehandlung aller Kinder. Lebt davon. Das, was ich vorhin angedeutet habe über Zensuren, heißt, rücksichtslos gegenüber dem Stand des Lernens werden sie alle zum gleichen Zeitpunkt innerhalb des gleichen Zeitrahmens mit den gleichen Aufgaben konfrontiert. Rücksichtslos. So. Dass ich dabei natürlich höchst unterschiedlichen Voraussetzungen, die Kinder mitbringen. Kinder eines Lagerarbeiters, einer alleinerziehenden Mutter mit einem Eurojob und eines Professorenkindes. Dass ich die gerade bei der Gleichbehandlung, gerade durch die gewährte Chancengleichheit, als Selektionsprinzip geltend machen, weil es in ihm nur auf Leistung ankommt, ist überhaupt der Witz der ganzen Sache. Hier in dieser Gesellschaft ist es in der Tat so, dass die relative Leistung zählt. Wo Standesdünkel erkennbar gegen dieses Beurteilungsraster zur Anwendung gekommen ist, können Eltern schon mal klagen und kriegen sogar recht. Nein, es ist hier, Leistung soll zählen. Aber dass Leistung ihre Voraussetzungen hat in der Klassenlage der jeweiligen Kinder und dass sich diese Voraussetzungen bei chancengleicher Behandlung nicht nur reproduzieren, sondern akkumulieren. Ja, das haben wir dann im Resultat PISA. Und übrigens auch, ne, jetzt mal so, wer jetzt sagt, mehr Arbeiterkinder an die Universität, was sagt der eigentlich? Der sagt, ich will das Schulprinzip mit dem Schulzweck aufrechterhalten. Ich will bloß die soziale Verzerrung ein bisschen korrigieren. Nur das will ich. dann kann es eben passieren, es wird ja auch gemacht, dann wird schon mal das Arbeiterkind Wirtschaftsminister oder Sozialminister und es soll schon mal ein Arbeiterkind Kanzler geworden sein, soll es ja alles geben, spricht dann sehr für die Chancengleichheit in unserem Bildungswesen, dann passiert Folgendes, wenn diese Sonderförderungen für Kinder aus den sogenannten prekären Verhältnissen denn mal betrieben würde, es gab eine Zeit, da wurde es mal gemacht, jetzt wird es nicht mehr gemacht, was wäre dann? Ja, dann würde sich an der Verteilung 30-70 nichts ändern. Dann müssten halt ein paar mehr Akademikerkinder auf die Hauptschule und die Realschule und ein paar mehr Arbeiterkinder würden Abitur machen. Das wäre der einzige Unterschied, weil der Zweck nicht angegriffen wird, sondern nur Verfahren und Instrumente der Konkurrenz. Jetzt sollen wir aber leider Schluss machen. Von mir aus kann man auch in der Kneipe weitermachen. Ich bitte? Ja, das ist vielleicht wichtig nochmal, man kann sicherlich einen Großteil von dem